Sie hören in der Reihe Bücher meines Lebens Florian Illies über Gottfried Benn, herausgegeben und mit einem Vorwort von Volker Weidermann, ein Hörbuch des Argon Verlags. Vorwort. Als ich damit begann, mir über eine Bibliothek der Bücher des Lebens Gedanken zu machen, war Florian Illies der Erste, an den ich dachte. Der Erste, von dem ich mir ein solches Lebensbuch idealerweise wünschte. Ich glaube vor allem aus zwei Gründen. Erstens, weil ich ihn schon so lange kenne, ohne ihn zu kennen. Das heißt, ich kenne seine Bücher, seine Texte fast von Anfang an, fast seitdem er schreibt. Und ihn selbst habe ich Ende der 90er Jahre im Feuilleton der FAZ kennengelernt, wo ich für kurze Zeit Praktikant im Literaturteil war. Seitdem ist er mir fern und vertraut zugleich. Mal haben wir zusammengearbeitet, mal fern voneinander. Sein gleichzeitiges empathisches Gegenwartsbewusstsein, verbunden mit dieser Begeisterung für die Traditionen, auf denen wir stehen, seiner Begeisterung für die alten Meister der Malerei und der Literatur, das hat mich stets eine Verwandtschaft fühlen lassen. Zugleich jedoch gruben wir immer an anderen Enden der Tradition. Ich weiß noch, wie er mich früh darum bat, ihm einmal mein Lebensbuch auszuleihen. Ich gab ihm meine völlig zerlesene, von Anmerkungen und Klebestreifchen durchmarkierte Ausgabe der Briefe Josef Roths. Ein paar Wochen später gab er sie mir etwas ratlos und betreten zurück, weil er ahnte, dass ich hoffte, in ihm nun einen Mitbegeisterten gefunden zu haben. Aber mein Lebensbuch war ihm verschlossen geblieben. Da reichten nicht ein paar Anstreichungen und bunte Markierungen, um das Feuer der Begeisterung weiterzugeben. Gleichzeitig blieb mir seine Liebe zu den Gedichten Gottfried Benns immer fremd. So gern und enthusiastisch ich all seine Artikel über Benn und dessen Geliebte über Benns Verse las, so prallte ich jedes Mal wieder an den Gedichten selbst ab. Wie hinter einer Glaswand blieben sie für mich verschlossen. Gleichzeitig erzählte mir Florian Illies schon früh von seinem Traumprojekt einer Biografie, die er über den Verehrten schreiben wolle. Big Ben sollte die heißen. Immer wieder fragte ich ihn in den Jahren darauf, wann er sie endlich schreiben würde. Denn wer, wenn nicht er, würde mir das Geheimnis Ben enträtseln können? Wer, wenn nicht Florian Illies, der auf so unvergleichliche Weise in seinen Büchern die Kunst, die Vergangenheit lebendig zu machen, perfektioniert hat? Der die alten Bücher belebt, die toten Künstlerinnen und Künstler zu unseren Zeitgenossen macht? Zeitgenossen, die uns verstören, aufklären, begeistern, die wir besser verstehen, wenn wir sie mit seinen Augen gesehen, ihre Bücher mit seinen Augen gelesen haben. Jetzt ist er da, sein Ben. Es ist eine große Liebeserklärung an Bens Gedichte geworden und eine mitunter verstörte und verstörende Beschreibung des Menschen Gottfried Benn. Es ist geworden, was ich so lange zu lesen hoffte. Die Geschichte seiner Gedichte, seines Lebens, seiner Irrtümer. Die Geschichte von Big Ben. Volker Weidermann. Je länger ich Gottfried Benn liebe, desto weniger verstehe ich meine Liebe. Doch mit jedem neuen Nichtverstehen liebe ich ihn noch ein kleines bisschen mehr. Dieses Buch könnte so beginnen. Als Gottfried Benn geboren wurde, Sohn eines knorrigen Landpfarrers im Mai 1886, da erblühte gerade der Flieder auf dem kargen preußischen Land jenseits der Oder, wo die Ebenen weit. Als er starb im Sommer 1956, im noch immer vom Krieg zerfurchten Berlin, da war der Flieder längst verblüht. In diesen 7 Jahrzehnten, ein Medizinstudium, 2 Weltkriege, 3 Ehen, 4 deutsche Staaten. Ein Leben bevorzugt in der zweiten Reihe, unscheinbar, blasses Grün, harmloser Wuchs, ein Leben wie das des Flieders in den 51 langen Wochen des Jahres. Aber dann immer wieder doch urplötzlich rauschbereit. Diese mitreißende Eigenschaftserfindung, die Ben dem Flieder zuschrieb, wenn sich dessen Knospen für eine leuchtende Maiwoche in einem hellvioletten Blütenzauber entladen. Und rauschbereit, das war eben auch er, Gottfried Benn, dieser große Kokainist, Koffeinist und Schwerenöter, immer auf der Suche nach dem einen besonderen, berauschenden Wort, nach dem Vers, der schon beim Anblick der Knospe von deren Verblühen erzählen kann. Ist das nicht schrecklich? Nein, bei Ben ist das auf eine verstörende Weise tröstlich. Gottfried Ben lässt sich nicht berühren. Eigentlich muss ich ganz anders beginnen, denn ich selbst war sehr lange nicht rauschbereit. Erst im Frühling des Jahres 1999, als das Jahrhundert schon dämmerte, da stieß ich auf diesen Dichter. Nein, ich wurde auf ihn gestoßen, und zwar von Frank Schirmacher, mit dem ich in den Jahren um die Jahrhundertwende immer wieder durch die Straßen in Berlin lief und der dann oft seine große Kinderhand in die vielen Schusslöcher legte, die an den grauen, kargen Gebäuden rund um die Friedrichstraße bis heute von den Schlachten des Zweiten Weltkriegs erzählen. Dann wurde er kurz ganz still, ließ die Hand in dem ausgebrochenen Loch des alten Maschinengewehrschusses im steinernen Sockel liegen und begann, Ben zu zitieren. Jedes Mal. Manchmal zitierte er: Jeder sieht hier etwas enden, keiner sieht, was hier beginnt. Manchmal auch: Dennoch die Schwerter halten. Und dann sprach Schirmacher von dem Vergangenen, dem Heutigen, dem Fließen der Zeit, der Gegenwart als erinnerter Katastrophe, der Schönheit, der Sinnlosigkeit. Und Bensche Verse und Schirmachers apokalyptische Visionen verschmolzen ineinander. Den Text, den Schirmacher über Ben in seinem Buch »Die Stunde der Welt« geschrieben hat, ist für mich das klarste und kühnste, was ich je von ihm gelesen habe. Es ist natürlich auch ein Selbstporträt. Und ich ahne, dass jeder Text über Gottfried Benn, also auch dieser hier, viel mehr vom Erzählenden preisgibt, als er denkt. Frank Schirmacher war zeitlebens besessen von einer Stelle in Stefan Zweigs Buch »Die Welt von gestern«. Dort erzählt Zweig, dass er einer Frau die Hand gegeben habe, einem ehemaligen Dienstmädchen aus Weimar, das selbst noch Goethes Hand berührt hatte. Und da er, Schirmacher, nun wiederum jemanden begrüßt hatte, der noch Stefan Zweig die Hand gegeben hatte, war er also nur drei Menschen von Goethe entfernt. Als könne man die Jahrhunderte überspannen und sich verbinden mit den großen Toten, weil das olympische Feuer des Geistes über ganz wenige Stationen von Hand zu Hand weitergereicht wird. Ihn berauschte dieser Gedanke, mich nicht. So glaubte ich zumindest. Aber wir denken etwas anderes, als wir sind, wie Ben einmal so schön schrieb. Und so merkte ich doch, wie es mich in den Fingern juckte, als ich im Jahr 2000 hörte, dass in Berlin in einer Erdgeschosswohnung in der Innsbrucker Straße in Schöneberg noch Ursula Ziebart lebte, Bens ehemalige Geliebte, die selbst einen legendären Ruf erlangte, als sie nach Bens Tod im warmen Juli des Jahres 1956 in das frisch ausgehobene Grab am Waldfriedhof in Dahlem sprang, um dort einen Totentanz aufzuführen. Was geschieht, so fragte ich mich, wenn ich einer Frau die Hand gebe, die Bens Geliebte war? Würde ich dann mehr verstehen von diesem rätselhaften Dichter? Ja, würde ich auch etwas spüren von ihm selbst, durch diesen Handschlag, über das Jahrhundert hinweg? Jedes Foto, das ich von Ben kenne, zeigt, wie stocksteif und unnahbar und schweigend er durchs Leben lief, ein Noli me tangere auf zwei Beinen. Er trug, wenn nicht von Geburt an, so spätestens seit seinen Jahren in den Kellern der Pathologie der Westberliner Krankenhäuser, eine imaginäre Halskrause, die ihn unbeweglich machte, weil er zu erschüttert war von dem Schleudertrauma, das Leben heißt. Konnte ich Ben also vielleicht näher kommen, wenn ich eine Frau traf, der er sich geöffnet hatte? Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich die sehr kurze, sehr alte Berliner Festnetznummer wählte und Ursula Ziebart tatsächlich abnahm, wie man das damals sagte, als man noch Hörer von der Gabel nahm. Es war eine tiefe, tiefe Stimme, die sich langsam aus der Versunkenheit des 20. Jahrhunderts nach oben in die Gegenwart arbeitete. »Ja«, so sagte sie bald, »kommen Sie, lassen Sie uns über Ben reden. Ich denke ohnehin an nichts anderes seit 47 Jahren.« 3 Tage später holte ich Ursula Ziebart vor ihrer Haustür ab und wir gingen spazieren, 2 Straßen weiter bis zur Bozener Straße 20, wo Ben von den 30er Jahren an bis zu seinem Tode lebte, und sie erzählte mir, an welcher Straßenbiegung sie sich versteckten, damit sie sich küssen konnten, ohne dass es Ilse, Bens Frau, aus dem Fenster der ehelichen Wohnung sehen konnte. Aber nun endlich, ein 1/2 Jahrhundert später, sollte es genug sein mit dem Verbergen. Denn gerade bereitete Ursula Ziebart eine Ausgabe ihres Briefwechsels mit Ben vor. Und wie es der Zufall will, und er hat immer einen sehr eindrucksvollen Willen, dieser Zufall, erschien damals parallel zu diesen Dokumenten der rasenden Zärtlichkeit ein 2. Briefband Bens, und zwar jener Briefe, die er Astrid Klaas, seiner Parallelliebe jener frühen 50er Jahre, geschrieben hatte. Was für eine einmalige Konstellation. Ich konnte also tatsächlich in einer Woche 2 Frauen die Hand geben, denen Gottfried Benn einst aus der Hand gefressen hatte. Darum also wieder ein Anruf, diesmal bei Astrid Klaas, wieder eine tiefe Stimme, wieder ein Termin, diesmal in Düsseldorf, direkt am Rhein, ein diesiger Tag, auch wir gingen spazieren. Kaum waren wir losgelaufen, links der Rhein, rechts die Pappeln, da kamen schon die Raben angeflogen, von überall her näherten sie sich kreischend, denn sie wussten, dass diese feine Dame mit der lila Wollmütze ihnen Tag für Tag neue Brotkrumen brachte. Sie wussten vielleicht auch, dass diese Frau auf ihrem Schreibtisch einen bronzenen Raben stehen hatte, der Tag und Nacht still durch das große Fenster hinausblickte, auf den Rhein, auf die Pappeln. Sie wussten aber sicher nicht, dass diese Frau schon vor 5 Jahrzehnten, am 14. April 1954, ihr erstes Gedicht an den großen Lyriker Gottfried Benn nach Berlin gesandt hatte, das Der Rabe hieß. Benn antwortete damals noch am selben Tag. Er schrieb: »Ich wollte, dieses Gedicht wäre von mir.« »Sie werden verstehen«, sagt da Astrid Klaas, während wir den Vögel zuschauen, »dass mich das damals überwältigt hat. Vollstes Verständnis.« Damals war Astrid Klaas eine junge Frau mit melancholischen Zügen, die heimlich dichtete, doch, weil es der Vater so wollte, erst einmal etwas Ordentliches lernte und studierte und dann eben eine Doktorarbeit über Lyrik schrieb. Sie wurde schwanger von ihrem Doktorvater und bekam eine Tochter, und zwar Undine Gründer, die später Karl-Heinz Bohrer heiratete und den traumwandlerischen Erzählungsband Sommergäste in Trouville schrieb. Sicher war, so denke ich heute, diese Schwangerschaft, die aus ihrer ersten Liebe zur Poesie hervorgegangen war und die sie in ihrer Familie und an der Universität in große Schwierigkeiten brachte, für Astrid Glas der Grund, sich dann 2 Jahre später ihrer wahren Liebe zur Lyrik, die den Namen Gottfried Benn trug, nur mit großer Scheu zu nähern. Sie hatte sich hoffnungslos verliebt in Benns Lyrikbände, Statische Gedichte und Trunkene Flut. Und sie hatte sich vor allem verliebt in diesen einen Vers. Wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Hier fühlte sie, die Einsame mit dem großen Geheimnis um die uneheliche Tochter, sich erkannt und auch getröstet. Am 19. Dezember 1953 wurde die 25-jährige Astrid Glas dann an der Universität Köln mit Der lyrische Sprachstil Gottfried Benns promoviert. Wie man in den Briefen Benns an die Germanistin nachlesen kann, war der Dichter geehrt, fühlte sich vivisektiert. Doch dann legt der 68-Jährige auch schon los, lobt erst überschwänglich besagtes Rabengedicht und tastet sich dann routiniert vor zu der Frau hinter dem Doktortitel. Er schreibt: Ein Herr aus Köln, der sie kennt, sagte mir, sie sei eine schlanke, elegante, attraktive junge Dame. Trifft das zu? Würden Sie mir nicht vielleicht einmal ein Bild von sich schicken? Sie schickt es. Ruhig saß Astrid Glas auf ihrem grünen Sessel in der Wohnung am Rhein. Wir tranken Perlwein zu kleinen Törtchen. In der einen Hand hielt sie genau das Porträtfoto, das sie Gottfried Benn damals zusandte, in der anderen ihre Doktorarbeit, 178 getippte Seiten. Dann sagte die feine Dame mit tiefer Stimme: Ich merkte rasch, was er wollte. Und ob er das, was er wollte, auch einmal durfte, sie küssen zumindest. Darüber stritten sich die Interpreten, doch die Briefe Benns, die Astrid Glas 50 Jahre später freigegeben hat, machten deutlich, dass er, der große Verführer, nicht ganz zufrieden war mit dem, was zwischen den beiden am 29. Juni des Jahres 1954 in der Zeit von 15 Uhr nachmittags bis 10 Uhr morgens im Parkhotel in Kassel geschah, wo Benn auf einer Vortragsreise Quartier bezogen hatte. Denn Benn schreibt ihr sehnsüchtig 4 Tage danach: Ich denke weiter an Kassel und an alle Einzelheiten. Ich wollte, es gäbe noch mehr Einzelheiten, sich zu erinnern. Doch natürlich war auch das liebe Fräulein Glas verwirrt und verliebt, verewigte die Erlebnisse später in einer Erzählung namens Gin, die Stellen aus Briefen Benns mit eigenen Briefen mischt und bei der sich die beiden Hauptdarsteller am Ende doch sehr nahe kommen. Sie schrieb: Der Dichter breitete plötzlich die Arme aus. Die Erde war schön. Was im Wort begonnen hatte, vereinigte sich also auch im Wort. Und nur dort, in den Briefen, nach dem Kasseler Treffen, das das einzige blieb, bei dem sie alleine waren, entzog sich Astrid Glas dem Dichter immer wieder und er, der Verführer, wurde dadurch immer stärker herausgefordert, schickte Blumen, schmeichelte, säuselte. Er reagiert in den Briefen auch immer wieder auf Reitunfälle. Der Dr. Med, Gottfried Benn, sorgte sich um das liebe, ferne Fräulein. »Ich hab doch nie geritten«, sagte Astrid Glas dazu, »aber irgendetwas muss ich doch sagen, warum ich ihn, den ich als Dichter und Mensch so bewunderte, als Mann nicht besuchen wollte. Zu viel habe man damals schon gewusst über den Homme à Femme, über seine parallelen Beziehungen zur himmlischen und irdischen Liebe in den 30er Jahren, zu Elinor Büller und zu Tilly Wedekind. Und davor habe ich mich schützen wollen«, sagte Astrid Glas und schloss kurz die Augen. Man sieht ihren Gedichten, ihren Erzählungen von damals, ihren in den Briefband eingelegten Zetteln an, wie schwer es ihr gefallen sein muss. »Ich wollte«, sagt sie, »lieber lebenslänglich. Hat sie dann bekommen. Und darum blickte sie auch glücklich hinüber zu Joachim, ihrem Mann, den sie natürlich erst kennenlernen konnte, als sie die Nachricht vom Tode Bens im Juli 1956 in New York erreichte. Während unseres Gesprächs saß er friedlich am zweiten Schreibtisch, mit Blick auf den im Angedenken an Ben gepflanzten Flieder im Garten, der sich gerade zu blühen anschickte. »Ach, Ben«, sagte dann Astrid Klaas und trank langsam noch einen Schluck Perlwein und schaute auf den Rhein und schwieg sehr laut. Ob sie heute im Rückblick etwas bereue, so fragte ich sie zum Abschluss. »Ja«, antwortete Bens vorletzte Muse. Ich war gespannt. Kam nun doch die Reue, sich ihm nicht hingegeben zu haben? Aber nein, es wurde viel feinfühliger. Sie sagte, »Heute, wo ich selbst alt bin, weiß ich, wie es Ben getroffen hat, als ich 1955 sein Gedichtband Aprilüt so stark kritisierte. Ich fand, manche Gedichte waren unter seinem Niveau. Doch das hätte ich mal lieber für mich behalten sollen.« Aprilüt. 1955 überraschte der alte Dichter Ben die literarische Öffentlichkeit mit einem wunderbaren, kühnen Gedichtband, der sein letzter sein sollte. Ich hatte mir bald nach meiner ersten heftigen Ben-Infektion antiquarisch eine Erstausgabe gekauft. Sie kostete nur 30 Euro. Bis heute kosten sie nicht mehr. Unvorstellbar eigentlich. Eine schmale Broschüre, gebunden in ein helles Himmelblau, gesetzt in der selbstbewussten, nüchternen Typografie der 50er Jahre. Als ich die Gedichte das erste Mal las, verfiel ich diesem Singsang mit Haut und Haaren. Palando-Stil hat man das später getauft, was Ben hier erfand. Aber ich ahnte nicht, dass ich kaum 2 Monate nach dem Kauf des Gedichtbandes Ursula Ziebart treffen würde und dass diese wirbelige, hellwache, 80-jährige Person mit wildem Haar und blitzenden Augen, mit der ich dann durch Schöneberg spazierte, der wahre Anlass für viele dieser Gedichte aus Aprilüt gewesen war. Das Universum ist ein herrlicher Drahtzieher. Fast das ganze Gedichtmaterial aus Aprilüt ist in der Zeit des gemeinsamen Liebesrausches von Ben und Ziebart entstanden. Ob auch deshalb, Astrid Klaas, diese Dokumente einer anderen Leidenschaft so stark kritisierte? Sie schrieb ihm empört, sie dürfen mit dem Namen Gottfried Benn doch nicht machen, was sie wollen. Sie wusste nicht, aber ahnte vielleicht doch, dass sie damit vor allem Bens Liebe zur Rivalin rezensierte. Heute, wo wir nun beide Briefwechsel parallel lesen können, da haben wir das ganze herrliche Dreiecksdrama vor Augen. Ben flirtet parallel, schwindelt. Ursula berichtet ihm, wie zickig Astrid ist, und gegenüber Astrid klagt er, wie schwer es doch mit Ursula sei. Daneben gab es bei diesem Erfinder der doppelten Buchführung in der Liebe stets, man vergisst das allzu leicht, die treue Ehefrau Ilse, mit der in Berlin-Schöneberg in der Bozener Straße 20 die Wohnung, die Praxis und das Bett teilte. Es gab dann 50 Jahre später sehr viele hitzige Briefe und Telefonate zwischen Ursula und Astrid und den beiden Verlagen, als es darum ging, was wie an die Öffentlichkeit gelangen durfte. Anwälte pochten natürlich auf Persönlichkeitsrechten. Als ich ein paar Monate nach dem ersten Kennenlernen beim zweiten Treffen auch Ursula Zieberts Wohnung in der Innsbrucker Straße in Berlin betrat, wenige Häuserblocks entfernt von Bens letztem Domizil, und sie auf die Astrid-Briefe ansprach, da rollte sie mit den Augen und sagte schließlich, 2 so alte Frauen sollten sich nicht mehr streiten. Mehr wollte sie dazu nicht mehr sagen. Die andere Dame ärgere sich wohl, sagte sie dann eben doch, dass sie einst so schamig gewesen sei, mutmaßte Ziebart. Aber sie wäre Ben ohnehin zu dürr gewesen, das wisse sie genau. Eifersucht, so lernte ich da, hat manchmal eine längere Halbwertszeit als die Liebe selbst. Sehen Sie, sagt also Ursula Ziebart, jetzt hängt mir schon wieder so eine Strähne im Gesicht. Das war schon damals so und Ben mochte das nicht. Er war ein wahrer Preuß. Der Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten hatte gerne alles sauber und geordnet. Nur mit der Moral nahm er es nicht so genau, ja, er war stolz darauf, sie überwunden zu haben. Ursula Ziebart zeigte mir die Pappschachtel mit jenen 252 lebenssatten und schmachtenden Briefen, die Ben in seinen letzten beiden Jahren an sie sandte, während seine Frau nebenan ihre Zahnarztpraxis führte oder sich um den Haushalt kümmerte. Ziebarts Augen blitzten noch immer genauso schalkhaft wie auf den Fotografien von damals, als die anmutige 33-Jährige an der Seite des alten Mannes saß und er verliebt war, bis über beide Ohren. Sie war die letzte Frauengestalt in einer langen Reihe, die am 3. August 1954 hineinbrach in das Musenverhältnis zu Astrid Klaas und das Eheverhältnis mit Ilse Benn. Und Ursula Ziebart wollte Ben damals ganz für sich gewinnen, was ihr nicht gelang. Er hätte es, so sagt sie, bei mir besser gehabt, das weiß ich. Und doch ist ihre Liebe durch Ben Literatur geworden, vielleicht das Dauerhafteste, was einer Frau, die ihn liebte, widerfahren konnte. Die Liebe zu seiner Ilse jedenfalls hat diese Überlebensform im Vers nie gefunden. Oder doch, aber leider nur in der zynischen Offenbarung von Ben. Überhaupt nachdenkenswert. Ehe und Mannesschaffen, Lähmung oder Hochtrieb. Auf Ursula Ziebart jedoch schrieb Ben das Gedicht olympisch. Erhebe dich nun aus der Reihe der Frauen, die das ganze Land durchblühen. Du trittst hervor, du trägst die Weihe der Hochberufenen zum Liebesglühen. Und dann, in der dritten Strophe, spricht der Ursula die Frau, die sich erhoben hat, direkt an. Wer trinkt dich so und wer erkennte dich in deiner Ewigkeit aus Lust und Trauer? Erwartest du den Gott? Erwarte mich. Was für ein Erwartungsmanagement, Chapeau. Die gläubige Christin Ursula solle bitte in ihren Stunden der Sehnsucht nur auf das Erscheinen ihres Halbgottes in Weiß, Dr. Med. Gottfried Benn, hoffen. Ich erinnere mich noch, wie ich mir die ganze Zeit beim Zuhören eine Frage verkniffen habe. Sie hatte mich vom ersten Moment an sehr beschäftigt, allerdings schien sie mir dann doch wieder zu banal oder zu indiskret. Sie betraf das ganz offenkundige Missverhältnis zwischen dem krummeligen Aussehen dieses dicken kleinen Mannes mit Halbglatze, spießigem Dreiteiler und seinen großen erotischen Erfolgen bei sehr viel jüngeren, schöneren, unabhängigen Frauen. Auf jeden Fall fragte ich Ursula Ziebart, die die sexuellen Anspielungen der Benschen Verse mit solchem Stolz zitierte, irgendwann doch genau das. Beziehungsweise, ich fand dafür eine Form, wie sie mir für einen Redakteur der FAZ gerade noch statthaft erschien. Konnte Ben, so fragte ich etwas stockend, denn auch außerhalb seines Dreiteilers eine gute Figur machen? Da saß Ursula Ziebart ruhig auf ihrem Sofa, lächelte, schloss die Augen und sagte: Machen Sie sich keine Sorgen, junger Mann. Als Liebhaber war Ben ganz hervorragend. Jetzt, 20 Jahre später, sind beide gestorben. Ja, ich habe zwei Frauen die Hand gegeben, deren Hände Gottfried Benn zärtlich gestreichelt hat. Aber ich hatte leider nicht das Gefühl, dass dadurch eine Art olympisches Feuer auf mich übergegangen war. Es waren zwei beeindruckende Frauen, die ich kennengelernt hatte, aber seltsamerweise brachten sie mir Ben dennoch nicht näher. Er blieb ein Phantom, unberührbar, als hätte er sich ganz in seinen Worten verkrochen. Aber ich konnte es einfach nicht lassen, Ben weiter unter den Menschen zu suchen. Letzten Sommer, es war sehr heiß, ein Besuch bei Martin Walser am Bodensee. Er ist zu dem Zeitpunkt 94 Jahre alt. Wir gehen schwimmen. Er lässt sich treiben im warmen, weichen Wasser. Dann steigen wir zurück über die Treppen hinauf zur Terrasse. Er hat den Bademantel um sich geschlungen. Die Augen sind geschlossen. Er erzählt von den 50er Jahren. Ganz langsam. Aber auch ganz klar. Und da durchzuckt es mich plötzlich, als er vom Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart erzählt, bei dem er arbeitete. Er hat über diese Jahre die Ehen in Philippsburg geschrieben, seinen vielleicht größten Roman. War das nicht, so fragte ich aufgeregt, genau das Funkhaus, in dem Gottfried Benn einmal sprach und Gedichte las, als er aus Meran zurückreiste nach den Osterferien? Ja, sagte Walser. Das war es. Und wieder packt mich der alte Wahn, wieder also sitze ich einem Menschen gegenüber, der Gottfried Benn noch die Hand gegeben hat. Und, so beginne ich, aufgeregt, erinnern Sie sich noch an die Begegnung? Schweigen. Langes Schweigen bei Martin Walser, geschlossene Augen. Ich fürchte schon, er sei eingeschlafen, doch er ist nur innerlich hinabgestiegen. 5 lange Jahrzehnte, in seine Jugend. Denn ganz plötzlich sagt er, Ben war 65 Jahre alt, ich 25 Jahre jung. Ich kann mich noch sehr gut an ihn erinnern. Er war sehr klein. Und er machte jeder Sekretärin im Funkhaus ein Kompliment. Dann wieder Schweigen. Eine Minute vielleicht. Doch dann sagt Martin Walser plötzlich, und ich habe noch heute den Geruch seines Rasierwassers in der Nase. Gottfried Benn roch ein wenig zu stark. So hielt man, und dann machte Walser eine energische Handbewegung, immer gebührenden Abstand. Auch Martin Walser, so verstand ich da, ist Gottfried Benn nicht wirklich nahe gekommen. Das Rasierwasser als Abwehrzauber, ich kann mir Benn seitdem nicht mehr anders vorstellen als mit diesem zu aufdringlichen Aftershave. Es ist genau der Duft, der seinem Balzverhalten entspricht. Auch in seinen Briefen trägt er immer zu dick auf, schwärmt vom Gegenüber, träumt sich ein Treffen herbei, doch eigentlich versucht er, es dann in der Realität stets zu vermeiden. Denn nichts genießt Ben so wie die Vorfreude und natürlich die Wehmut danach, wenn das Treffen vorüber ist und er sich an die kleinsten Details erinnert und sie wortreich beschreibt. Die gelebte Zweisamkeit jedoch, die ist für Ben eine Überforderung, vor allem, wenn ihr Ende offen ist. Denn nichts, so scheint es, sehnt er so herbei wie den Moment, wenn er nach rauschhaften Stunden wieder auf die Straße tritt und ruft, oh, und dann wieder dieses bei sich selbst sein. Im Nachlass von Ben im Literaturarchiv in Marbach findet sich ein Gedicht, das tatsächlich den Titel Liebe trägt. Und weil Nachlassverwalter anständige Menschen sind, haben sie das Einzelblatt mit Maschinenschreibschrift zu dem Konvolut gelegt, in dem die Briefe Bens an seine Ehefrau Ilse verwahrt werden. Dort also lag das Blatt ein paar Jahrzehnte und hoffte, sich auf ewig tarnen zu können. Holger Hof jedoch, der die Edition der Ben-Gesamtausgabe im Verlag Klett-Cotta übernommen hat und der wichtigste Ben-Exeget geworden ist, hat herausgefunden, wem diese Liebe galt. Natürlich nicht der dritten Gattin. Auch ich selbst schreibe seit nunmehr 20 Jahren immer wieder Holger Hof, wenn ich eine Frage zu Gottfried Benn habe. Er kann sie alle beantworten. Es scheint, als kenne er nicht nur die Gedichte auswendig, sondern auch die Taschenkalender, in denen Benn seine Termine eintrug. Er kennt auch als einziger die Namen von allen Geliebten. Und unser mit seinem Charme so großflächig wedelnder Autor könnte sich keinen besseren posthumen Lord Siegelbewahrer seiner Promiskuität vorstellen als Holger Hof. Auf eine eigenartige, distanzierte Weise kommt Benn niemand näher als er. Denn Hof hat früh begriffen, dass in der Tat all die Frauen im 70-jährigen Leben Benns immer Inspirationsquellen waren, Tröstungen, Musen auch, wie man das früher sagte, Sparringspartner manchmal. Aber diese Beziehungen hatten im Sinne der Literaturgeschichte eben nur einen einzigen Zweck: Gottfried Benn zu besonderen Versen zu animieren. Womit wir also bei Liebe sind, jenem Manuskript aus dem Nachlass, das Benn am 15. August 1952 dichtete. Das Datum ist insofern relevant, als wir heute wissen, dass er es ein paar Tage nach dem Aufbruch von Ilse in den Sommerurlaub nach Riccione schrieb und Benn also zum Zeitpunkt der Niederschrift zu Hause sturmfreie Bude hatte. Das scheint ja eine merkwürdige Eigenschaft unserer Geistesgrößen Hesse, Mann, Benn gewesen zu sein, dass sie ihre Gattin bevorzugt alleine in den Sommerurlaub fahren ließen, um ihre Ruhe zu haben. Direkt nachdem Ilse mit dem Zug in die Ferne gefahren war, dichtet Benn über zwei sanfte Gladiolen, die sich offenbar sehr nahe stehen. Und dann Liebe. Dies Wort wollen wir gar nicht in die Diskussion werfen. Ich bleibe ja doch in mir allein. Aber ich sehe dich gern an. Ich fühle dich gern an. Ich esse gern mit dir. Und so weiter. Ein Gedicht wie ein sehr langer Abschiedsbrief, Motto: Lass uns Freunde bleiben. Unten auf die Seite setzte Benn ein Kreuz. Das hieß in seiner Geheimsprache: noch nicht veröffentlichen, besser machen, überarbeiten. Und ich würde ihm da ehrlicherweise stilistisch zustimmen. Diese Liebe war zwar zu Ende gedacht, dieses Gedicht aber nicht. Die Gladiole, der da nahe stand, hieß nicht Ilse, sondern Else. E.L. Dieses Kürzel fand Holger Hof im Taschenkalender Benns, und wir wissen nun auch, dass diese Else jene war, an die das berühmte Gedicht An gerichtet war, das nur eine Woche später, am 24. August 1952, entstanden war. Die abgereiste Gattin Ilse erlaubte dem alten Schwerenöter in der Bozener Straße noch einmal Tage der Glücke, wie er es nannte. Aber er belehrt seine junge Geliebte zwei Zeilen später sogleich sehr schroff: Ich lebe nicht mehr lange, dann heißt es Felice Notte, und du erinnerst dich später an alle unsere Bewegungen und an die Seezunge nach Müllerinart, die wir hinterher aßen. Über das, was vor dem Hinterher an Bewegungen geschah, schweigt er sich vornehm aus. Auf jeden Fall kam diese Else Benn sehr nahe. Und deshalb musste er sein berühmtestes Abwehrgedicht schreiben. An. An der Schwelle hast du wohl gestanden. Doch die Schwelle überschreiten? Nein. Denn in meinem Haus kann man nicht landen. In dem Haus muss man geboren sein. Sieht den Wanderer kommen, sieht ihn halten, wenn ihn dürstet, wird ein Trank geschenkt, aber einer nur, dann sind die alten Schlösser wieder vor- und eingehängt. So also hat Benn, der große Frauenheld, dann am Ende wieder das Schloss vorgehängt, nicht nur, weil Ilse aus dem Urlaub zurückkam, sondern auch, weil die kurze Affäre im August 1952 für ihn von nicht allzu großer Bedeutung war. Als Astrid Glas, die platonische Geliebte, ihn wenig später fragte, an wen das Gedicht an, denn eigentlich gerichtet sei, da schrieb er ihr: Nie ging ihr Name über meine Lippen, belanglos, unwichtig. Selbst seinem Tagebuch gegenüber ist er diskret, E.L. Vielleicht, weil ihn zumindest die Initialen an Else Lasker erinnerten, seine große Liebe von einst. Auch Bens wichtigster Brieffreund, der Bremer Kaufmann Oelze, rätselte und bezog das Angedicht gar auf sich. Daraufhin Ben: Streichen Sie bitte das FWO nach an. Erstens sachlich, wenn nicht Sie, wer wäre innerhalb der Schwelle? Zweitens historisch, an eine reizende Frau, elegant und rassig, die sich die Sache aber viel zu leicht vorstellt. Wie gut, dass sie es sich so leicht vorstellte, denn so musste Ben sich wehren gegen ihre Liebe, mit dem ihm einzig möglichen Abwehrzauber gegen verlockende, zudringliche Wirklichkeit, dem Gedicht. Und genau dort habe ich Ben dann gefunden. Nicht in den Menschen, die ihm noch die Hand gegeben haben, Kontaktpersonen der Kategorie 1, wie man in Corona-Zeiten sagen würde. Nicht in den Autographen, die ich von ihm kaufte, ein Rezeptzettel, eine Visitenkarte, einen Weihnachtsgruß. Ben steckt nur in seinen Gedichten. Näher, innerhalb seiner Schwelle, kann man ihm nicht kommen. Ben selbst bleibt unberührbar. Gottfried Benn freundet sich an. Wer ist nun dieser Friedrich Wilhelm Oelze, der Einzige, dem Benn bescheinigte, innerhalb seiner Schwelle zu sein? Er war ein wahrlich seltsamer Kauz, 1891 geboren, 1978 gestorben, ein Bremer Kaufmann, steif, bildungsbeflissen, masochistisch, aber offenbar genau wegen dieser seltsamen Eigenschaften war er für die letzten 25 Jahre der wichtigste Mensch im Leben Bens. Oder, sagen wir ehrlicher, der wichtigste Außenposten im Denken Bens. Denn sobald der Mensch Oelze sich dem Menschen Ben nähern wollte, dann war der plötzlich verreist, ging nicht ans Telefon. Einmal schlich Ben sogar nur um Oelzes Haus herum im Harz, um dann doch nicht zu klingeln und wieder abzureisen. Ben konnte Nähe nur aus der Distanz ertragen. Etwa 1500 Briefe gingen so hin und her. Zwischen 1932, als Ben in Berlin der erste Brief seines großbürgerlichen Groupies erreicht, und seinem Tod im Jahre 1956. Über 35 Jahre nachdem Bens 748 Schreiben an den Bremer Kaufmann Oelze veröffentlicht worden waren, wurden vor kurzem erstmals auch dessen 569 Antworten publiziert. Einer der tiefgründigsten, verwegensten, versponnensten Monologe der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts wurde plötzlich wieder das, was er einst war. Ein Dialog mit dem Postweg dazwischen, der verlangsamt und verrätselt, klärt und objektiviert. Oelzes Briefe sind rührend, versessen und immer sehr gebildet, aber in ihrer Beflissenheit und Ehrpusseligkeit mitunter auch sehr nervend. Ich weiß nicht, ob ich diese vier dicken Bände jedem zum Lesen empfehlen würde. Doch das ist auch völlig unerheblich, denn Oelze hat seine Rolle im großen Plan des Weltgeistes der Lyrik perfekt gespielt. Er hat Ben aufgefangen, als dieser am Boden lag. Er hat ihn unverbrüchlich und manisch geliebt. Er hat ihn immer wieder aufs Neue mit Büchern und entlegenen Zitaten überrascht und inspiriert. Er war eine Art ausgelagerter Sekretär und Produktionsleiter, wie Ben ihn einmal nannte. Vor allem, er wurde zum Adressaten von einigen der schönsten deutschen Gedichte, die wohl wirklich im Orkus verschwunden wären, wenn sie nicht im Oelzeschen Briefkasten ihren Emigrationsort gefunden hätten. Im Sommer 1936 etwa schreibt Ben seine legendären Gedichte auf die Speisekarten des Hannoveraner Gasthauses Stadthalle. Vorn Kalbsachse und Eisbombe mit ihren Preisen in Reichsmark, hinten Weltliteratur. Stück für Stück gehen sie postwendend zu Oelze. Der reagiert ungläubig, ehrfürchtig, demütig. Am Samstag, dem 5. September 1936 etwa, geht Oelze in Bremen zu seinem Briefkasten, atmet die warme Luft ein, die aus seinen schwermütigen Rhododendren steigt, findet einen Umschlag, tags zuvor in Hannover zur Post gegeben, öffnet ihn und liest. Einsamer nie als im August. Erfüllungsstunde. Im Gelände die roten und die goldenen Brände, doch wo ist deiner Gärten Lust? Die Seen hell, die Himmel weich, die Äcker rein und glänzen leise, doch wo sind Sieg und Siegbeweise aus dem von dir vertretenen Reich, wo alles sich durch Glück beweist und tauscht den Blick und tauscht die Ringe im Weingeruch, im Rausch der Dinge, dienst du dem Gegenglück, dem Geist. Und darunter dann: Bedarf keiner besonderen Antwort. Guten Sonntag, ihr Ben. Wie muss man sich da fühlen, wenn man weiß, dass man neben dem Schöpfer als einziger Mensch auf der Welt diese kaum 24 Stunden alten Zeilen kennt und ahnt, dass man erst einmal und vielleicht für immer der einzige Leser und Zeuge bleiben wird, denn im tausendjährigen Reich hatte Ben längst Publikationsverbot. Übrigens, liebe Leserin, lieber Leser, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, damit Sie jetzt keine Angst bekommen. Zeuge sein, das heißt bei Ben nicht verstehen, was er ganz genau damit sagen wollte. Derjenige, der bei Ben jedes Wort versteht, der ist noch nicht geboren worden. Bedarf keiner besonderen Antwort, das bedeutet in Wahrheit, dass es auch Ben selbst nicht so ganz genau wusste, weil da manchmal aus ihm etwas herausströmte, was größer war als er selbst. Und was dann zu Gedichten wurde, die sich aus uralten Quellen zu speisen schienen und an deren Ufern erst Oelze stand und nun wir stehen, still und staunend. Es ist Zeit für mein Lieblingsgedicht. Wenn ich nur eines nennen dürfte, dann jenes. Teils, teils. Es hat ein bisschen was Altherrenhaftes, ich weiß, aber der Dichter ist eben 1954 auch ein alter Herr. Wir sollten es ihm verzeihen. Ich konnte es lange Zeit komplett auswendig. Nun immerhin noch Teile davon. Es summt durch meinen Kopf, seit ich es zum ersten Mal las, und es wird ihn nie wieder verlassen. Ich liebe es so, vor allem die ersten 20 Zeilen, weil es die Zeiten so leichthändig miteinander verschränkt, die Kindheit mit der Gegenwart, die Oder-Neiße-Linie mit den Hotelqualitäten in Frankfurt, das Hohe mit dem Niedrigen, das Zufällige mit dem Familienerbe. Es ist ein Gedicht über den süßen Schmerz des Vergessens. Voilà, Gottfried Benn, teils, teils. In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs, wurde auch kein Chopin gespielt. Ganz amusisches Gedankenleben. Mein Vater war einmal im Theater gewesen, Anfang des Jahrhunderts, Wildenbruchs Haubenlerche. Davon zehrten wir. Das war alles. Nun längst zu Ende. Graue Herzen, graue Haare, der Garten in polnischem Besitz. Die Gräber teils, teils, aber alles slawisch. Oder Neiße Linie für Sarginhalte ohne Belang. Die Kinder denken an sie, die Gatten auch noch eine Weile. Teils, teils, bis sie weiter müssen. Selah, Psalmenende. Heute noch in einer Großstadtnacht. Kaffeeterrasse, Sommersterne, vom Nebentisch Hotelqualitäten in Frankfurt, Vergleiche, die Damen unbefriedigt, wenn ihre Sehnsucht Gewicht hätte, würge jede 3 Zentner. Aber ein Fluidum, heiße Nacht aller Reiseprospekt und die Ladies treten aus ihren Bildern, unwahrscheinliche Beauties, langbeinig, hoher Wasserfall. Über ihre Hingabe kann man sich gar nicht erlauben, nachzudenken. Ehepaare fallen demgegenüber ab, kommen nicht an. Bälle gehen ins Netz, er raucht, sie dreht ihre Ringe. Überhaupt nachdenkenswert, Verhältnis von Ehe und Mannes schaffen, Lähmung oder Hochtrieb. Fragen, Fragen, Erinnerungen in einer Sommernacht, hingeblinzelt, hingestrichen. In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs, nun alles abgesunken, teils, teils das ganze Sela. Psalmenende. Es brauchte Jahrzehnte, bis dieses Gedicht seine Form gefunden hatte, bis die ganze Altersweisheit und die ganze Lebenssensibilität Bens im Jahre 1954 diesen traumwandlerischen Ausdruck fand. In den 30er Jahren schreibt er einmal an Oelze, Zitat, ein Bewusstsein Sommers in einer Stadt Bremen oder Berlin oder Kiel 50-jährig ohne Resultate realisiert die Geranienkästen auf einer Kaffeeterrasse. Genau diese Wortfetzen schleppte Ben dann noch lange Jahre weiter mit sich herum durch den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit. Die Geranienkästen legte er glücklicherweise ab, um das Ganze dann in teils teils in seine großstädtischen Kaffeeterrassen-Impressionen zu verwandeln, die vom ersten Wirtschaftswunderträumen erzählen. Und aus dem Niedersinken das Ganze, halb in einer Richtung, halb auch regungslos, eines anderen Briefes an Oelze, wird nach langem Abwägen, 15 Jahre später, der finale Abschiedssound seines Gedichts. Nun alles abgesunken, teils, teils das ganze Sela. Psalmenende. Das ist der Gipfel der späten Lyrik Bens, deren Schönheit viele nur ertragen können, indem sie sie als Kitsch denunzieren. Und natürlich kann man nach der Lektüre der 4 dicken Bände des Ben-Oelze-Briefwechsels auch diese legendäre Zeile »In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs« nicht mehr ohne Oelze lesen. Zwar gab und gibt es höchstwahrscheinlich im ganzen weiten Deutschen Reich kein einziges Elternhaus, in dem Gainsboroughs hingen, und Bens Abgrenzung ist also, wie so oft bei ihm, sehr viel Getue. Aber das ist unwichtig, denn das ist die Macht der Poesie, dass sie Visionen und Wortklänge in Wirklichkeiten verwandeln kann. Natürlich denkt Ben bei diesen Versen an Oelze, den Abonnenten der Londoner Times, den er in seinen Briefen manchmal zu einem Herrn aus Ascot macht, zum Inbegriff einer leicht manierierten Gainsborough-Figur, der, wie er sagt, Synthese aus Oxford und Athen. Teils, teils ist also auch ganz bewusst als Abgrenzungsgedicht zu Oelze zu verstehen. Ben braucht die anglo-aristokratische Projektionsfläche des fernen Brieffreundes im Gedicht, um seine eigene einfache Herkunft zu stilisieren. Menschen also haben im Leben Bens immer eine Funktion. Das ist traurig, ja. Freundschaft in einem eigentlichen Sinne hat Ben nicht leben können. Sie hätte ihm zu große Angst gemacht, weil sie verlangt hätte, dass auch er sich öffnet. Er hatte immer wieder kurzzeitig enge Beziehungen zu Erich Reiß etwa, seinem frühen Verleger, zu Klabund, dem Dichter, zu René Sintenis, der Bildhauerin, aber dauerhaft blieben in seinem Leben nur die Brieffreundschaften, die ihm ausreichenden Sicherheitsabstand garantierten. Selbst sein einziges Kind Nele schob er ab, als sie noch klein war, und er schickte sie nach dem Tod ihrer Mutter kurzerhand mit einer Kurzzeitgeliebten, einer dänischen Opernsängerin, nach Dänemark. Er wusste nichts mit ihr anzufangen. Ob Ben sich je gefragt hat, was das für ihre Seele bedeutet hat? Offenbar nicht. Kurz vor seinem Tod wird er in einem Interview mit dem Spiegel sagen: Bin kinder- und familienfeindlich, wünsche Ihnen allen gesunden Aufenthalt in fernen Ländern. Ich fürchte, er meinte das ernst. Alle, die darauf hofften, dass die Trümmerlandschaften in Bens Seele einmal empathisch aufgeforstet würden, warteten vergebens. Wenn er etwas für ein Gedicht brauchte, dann war Ben erbarmungslos, dann kannte er weder Mutter noch Tochter noch Freund noch Onkel Oelze, wie er ihn manchmal nannte, dann kannte er nur noch den besten Vers. Oelze bekam dieses Teils-Teils-Gedicht 1954 auch nicht vorab zur Ansicht. Es ging direkt an den Merkur und überraschte ihn so wie die Hochzeitsanzeige, die Ben ihm schickte, ohne dass er in seinen Briefen die sich anbahnende Ehe je erwähnt hätte. Stattdessen hatte er nur mit seinen diversen Affären geprahlt. Ach, man muss bei allen Tauchfahrten in das Universum Ben immer wieder schmerzhaft lernen, den Menschen von seinem Werk zu trennen, den Unsympathen und Aufschneider und Kinderhasser von seiner Poesie. Wenn es ihm gerade passte, etwa in einem Brief an seine geliebte Elinor Bühler vom 27. Januar 1937, dann konnte er seinen Briefpartner Oelze, dem er kurz zuvor noch seine größten Geheimnisse und intimsten Gedichte anvertraut hatte, auch einmal ganz kurz ans Messer liefern. Das ist ein arroganter Halunke, den man sehr kühl lagern muss, sonst denkt er, er sei auch schon jemand. Und wer war nun dieser arrogante Halunke, dieser Herr Oelze, wirklich für Ben? Ein Komplize. Vielleicht trifft es das am besten. Einer, der ihm seine politische Verführbarkeit nicht übel nahm, weil er selbst genauso verführt wurde. Ein rettendes Ufer, wohin Ben nicht nur immer wieder seine unausgegorenen Gedanken und seine Gedichte, sondern 1945 auch seine gesamten Manuskripte der letzten Jahre senden konnte. Nur wenn die oelzische Verehrung zu bedrückend wurde, dann fuhr Ben kurz seine Ellenbogen und Krallen aus und Oelze parierte ergeben. Oh, ich war dem Licht zu nahe gekommen. Gut, dass sie mich warnten und zurückwiesen. Wir Nachgeborenen können solche Ergebenheit wie die von Oelze kaum ohne ein Grinsen lesen. Die Lichtgestalt selbst aber, also Ben, fand das einen durchaus angemessenen Umgang mit seinen Strahlungen. Und doch hat Ben 1950 klar erkannt, es gibt keine Kontinuität menschlicher Art in meinem Dasein, außer den blauen Briefen von Herrn Ö seit 18 Jahren. Und diese Kontinuität hielt bis zu seinem Tode. Zwar wird die Distanz spürbarer in den späten Jahren, weil Max Niedermeyer, der junge Limes-Verleger aus Wiesbaden, nach dem Ende des Publikationsverbotes immer mehr in die Rolle des fernen Inspirators hineinwuchs. Und auch, weil Oelze letztlich die wundervolle Parlando-Lyrik der 50er Jahre fremd blieb, so wie ihm auch Bens früher Expressionismus nie nahe gekommen war. Aber der letzte Brief seines Lebens ging dann eben doch wieder an seinen alten, und hier muss man dann wirklich fast sagen, Freund. Lieber Herr Oelze, hebt also Ben an am 16. Juni 1956, todkrank, schwach, in einem Zimmer im Sanatorium in Schlangenbad, mehr liegend als sitzend. Und dann, über meinen Zustand gibt es keinen Zweifel mehr. Ein Brief als Chronik eines angekündigten Todes und auch ein letzter Gruß an jenen Mann, der gelernt hatte, dem Licht des verehrten Meisters nicht mehr zu nahe zu kommen. Klingt das jetzt, als machte ich aus Ben einen Messias? Keine Sorge. Wenn es so klingt, dann ist es zumindest zur Hälfte ironisch gemeint. Ich kann das Licht Bens immer nur als Zwielicht beschreiben. Ich sehe ihn vor mir sitzen im Halbdunkel seiner Parterrewohnung in der Bozener Straße am überfüllten Schreibtisch voll Manuskripten, Zigaretten und Aschenbechern. Leichter Zigarettenrauch steht im Raum und der Maestro blinzelt und schweigt. Nur seine geschriebenen Worte steigen manchmal aus dem Parterre auf, in die Zukunft, zu uns. Gottfried Benn leuchtet. Ich versuche jetzt seit nunmehr 22 Jahren, dem Zwielicht Benns nahe zu kommen, seinen leicht blasierten Blick zu verstehen. Allein 27 Artikel habe ich in diesen Jahren über ihn geschrieben, habe neue Funde kommentiert, neue Briefwechsel besprochen, neue Biografien analysiert, war immer aufs Neue verzückt von einem Wort von ihm, dann wieder irritiert über seine verschmockte Anmache bei jeder Frau, die ihm einen Brief schrieb, und genervt von seiner Bedeutungshuberei in manchen Versen, all den griechischen Fremdworten, dem amerikanischen Getue, der gespielten Nonchalance. Und seit ich das mit dem zu dick aufgetragenen Rasierwasser weiß, finde ich, dass leider auch seine Gedichte oft eine Spur zu stark nach Bedeutung riechen. Aber ich kann ihrem Duft dennoch nicht widerstehen. In meinen Büchern über das Jahr 1913 und über Liebe in Zeiten des Hasses ist, was niemanden überraschen dürfte, Gottfried Benn eine der zentralen Figuren. 1913 und die 30er Jahre sind die beiden Lebensabschnitte, die Benn in die größten inneren Krisen stürzten und die zugleich einige seiner berühmtesten Gedichte erzeugten. 1913 ist das der Schmerz über den Tod der Mutter, die Frustration über die geistferne Tätigkeit des Sezierens in der Pathologie, der jäh endende Liebesrausch mit Else Lasker-Schüler, dieser Vulkanausbruch an neuer Lyrik, von der mir der D-Zug, diese pure, pubertäre Sinnlichkeitsbeschwörung, die allerliebste ist. In den 30er Jahren dann seine verstörende Begeisterung für die Nationalsozialisten, seine Verhöhnung der Emigranten, seine Fehde mit Klaus Mann und schließlich 1935 und 36 die dumpfen Jahre in Hannover, versteckt in der Militärverwaltung, depressiv, scheinbar verlöschend. Man kann eigentlich kaum glauben, dass es sich dabei immer um denselben Mann handelt. Benn, 1913. Seine Tagesration ist eine Leiche. Am Ende sind es genau 197 Körper, Bierkutscher, Prostituierte, namenlose Wasserleichen, die Dr. Med Gottfried Benn zwischen dem 25. Oktober 1912 und dem 9. November 1913 seziert. Tag für Tag steigt er in diesem kalten, vermaledeiten Winter hinab in den Keller des Westend-Klinikums in Charlottenburg und zückt sein Messer. Durchwühlt die Leichen, findet Todesursachen, aber keine Seelen. Es ist die Hölle für diesen empfindsamen, gerade 26-jährigen Pfarrerssohn aus der Neumark, dieses pausenlose Aufschneiden, Vollstopfen, Zunähen, Aufschneiden. In diesen einsamen Monaten unter Tage und im Angesicht des Todes schließen sich Benns Augenlider, wie die Fotografien erzählen, von oben und von unten ein wenig. Er wird sie nie wieder ganz öffnen. Dünn sah er durch die Lider, schreibt Benn, kaum dem Sektionskeller entstiegen, als er sich in der Figur des Rönne das Leiden von der Seele zu kratzen versucht. Beim dünnen Blick durch seine Lider ahnt Benn 1913, ungläubig blinzelnd, in seinem tristen Leichenkeller das 20. Jahrhundert als ein Zeitalter der Extreme. Darum dichtet er abends nach dem zweiten, dritten Bier auf irgendein Blatt Papier die Krone der Schöpfung, das Schwein. Der Mensch. Und er weiß, am nächsten Tag, wenn der Morgen graut, wartet unten im Keller die nächste Leiche, jemand, der in diesem Augenblick vielleicht noch lebt und um die Häuser zieht. Im nächsten Frühjahr bittet Ben ausgezehrt um seine Entlassung und der Professor Dr. Keller lügt in seinem Abschlusszeugnis, denn er schreibt: Während seiner Tätigkeit hat sich Herr Dr. Ben seiner Aufgabe in jeder Weise gewachsen gezeigt. Schon Bens Erstling Morg, seine im März 1912 erschienenen Gedichte aus dem Leichenschauhaus, bewies das Gegenteil. Schonungslose, kalte und doch verwegen spätromantische Gedichte über Körper, Krebs und Blut, die eine existenzielle Erschütterung verraten und die man auf nüchternen Magen noch heute nicht lesen kann. Ich kenne kaum etwas, was mir fremder ist als dieser frühe Ben. Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke, ein genialisches Gedicht verstörender Drastik, ein Tabubruch ohne Zweifel. Und doch, ich gestehe es, wäre Ben nur dieser Expressionist geblieben, hätte es ihn wie die großen expressionistischen Maler August Mack und Franz Marc im Ersten Weltkrieg hinweggerafft, er wäre nie der Dichter meines Lebens geworden. Ich bin vor ein paar Jahren auf meiner Berliner Spurensuche nach Ben auch einmal in jenem Krankenhaus im Westend gewesen, in dessen Keller er die Leichen der Bierkutscher und Prostituierten aufschnitt. Ich kann nicht sagen, dass ich noch irgendetwas vom Genius Loki gespürt hätte. Ins romanische Café konnte ich leider nicht mehr gehen, jenen mystischen Ort, an dem sich Ben, dieser unscheinbare, nur 167 Zentimeter große Pathologe mit Geheimratsecken und Bauchansatz, im Frühjahr 1913 heillos in Else Lasker Schüler verliebte. Wo einst das romanische Café stand, jener Kristallisationspunkt des kulturellen Berlins der ersten Jahrhunderthälfte, da erhebt sich seit 1965 das kalte Monstrum des Europa-Centers, das Café, 1943 bei einem Luftangriff stark zerstört, wurde in den 50er Jahren abgerissen. Eine Geschichtsauslöschung, die hilft, diese Begegnung von Ben und Lasker Schüler von Anfang an in eine mythische Sphäre zu rücken. Sie waren beide ständig im romanischen Café, sie beäugten sich zunächst wie zwei Raubtiere, schlichen umeinander herum, fütterten ihren Hunger, indem sie wochenlang Gedichte des anderen laut vor sich her rezitierten, wenn sie nachts durch die neu gebauten Straßenzüge des Westens heimwärts zogen. Jeder seiner Verse, ein Leopardenbiss, ein Wildtiersprung, schrieb Lasker Schüler in diesen Tagen über Ben. Else Lasker Schüler, die orientalisch gekleidete, mit Fußglocken durch die Straßen klimpernde Dichterin, verfiel dem steifen Dr. Med Gottfried Benn mit seinem schläfrigen Blick und seinem scheuen, fast unbeteiligten Tonfall. Er wird noch 50 Jahre später genauso reden, tonlos, ohne Höhen und Tiefen. Die Tonbandaufnahmen seiner Gedichte erzählen davon. Aber dieser monotone Singsang, mit dem er vom Tod und vom Leben und von den großen Jahrhunderten erzählt, als bestellte er einen Kaffee, zieht Lasker Schüler in seinen Bann. Und Ben, noch etwas präpotent und unsicher, verfällt ihr. Die beiden Menschen, die sich in diesem kalten Berliner Winter treffen, sind in Wahrheit Gescheiterte, 44 und 26 Jahre alt. Else Lasker Schüler, die einst behütete Bankierstochter aus Elberfeld, nun frisch geschieden, bettelarm, sich wochenlang nur von Nüssen und Obst ernährend, von Fieber gepeinigt, zieht mit ihrem Sohn durch die Nacht, haust unter Brücken und schnorrt jedes Glas Wein. Sie wirkt mit ihren verschlissenen orientalischen Gewändern wie ein verirrter Kloschar aus Tausend und einer Nacht. Auf der anderen Seite Ben, der Pfarrerssohn vom Lande, der nach seiner Berufung sucht, gerade gescheitert als Truppenarzt. Gutachten bescheinigen ihm Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen. Man empfiehlt den Umgang mit Leichen. Doch kaum hat er seinen Dienst in der Pathologie angetreten, stirbt daheim im Pfarrhaus die geliebte Mutter. Der Vater hat sie leiden lassen, Medikamente zur Linderung verboten. Er wollte, dass Gott seinen Willen vollziehe, sein Sohn jedoch, der Mediziner, brüllte wütend und verzweifelt auf ihn ein, vergeblich. Mutter, so wird sehr bald eines seiner größten Gedichte heißen. Söhne, sein zweiter Gedichtband. Das ist der biografische Moment, in dem sich Lasker Schüler und Ben kennenlernen und wie zwei Ertrinkende aneinander festhalten. Das kann natürlich nicht gut gehen. Diese Liebe ist neben der zwischen Alma Mahler und Oskar Kokoschka sicherlich die rasendste des ganzen Jahres 1913. Und auch wenn sie natürlich scheitert, sie hat uns Gedichte von größter Schönheit geschenkt. Das könnte jetzt zynisch klingen, kalt gegenüber dem Leid. Aber wer Ben liest und Ben ernst nimmt, der weiß, dass es ihm zumindest immer darum ging, die Kunst absolut zu halten, unabhängig von ihren Entstehungsbedingungen, ja, unabhängig von allem. Wir wissen alles über diese Liebe und wir wissen nichts. Die Daten sind unklar, umstritten. Der Anfang in Berlin liegt genauso im Dunkeln wie das Ende im Herbst 1913 auf Hiddensee. Aber sie inszenierten ihre Liebe als öffentliche Love Story mit Gedichten aufeinander, füreinander, übereinander, die im Sturm erschienen, in der Fackel und in der Aktion, den maßgeblichen Zeitschriften jener Zeit. Als es losging, schrieb Else Lasker Schüler: Der hehre König Giselher stieß mit seinem Lanzenspeer mitten in mein Herz. Und dann in der Aktion vom 25. Juni 1913, Lasker Schülers Anamnese von Dr. Ben. Er steigt hinunter ins Gewölbe seines Krankenhauses und schneidet die Toten auf, ein Nimmersatt, sich zu bereichern am Geheimnis. Er sagt, Tod ist Tod. Er ist ein evangelischer Heide, ein Christ mit dem Götzenhaupt, mit der Habichtsnase und dem Leopardenherzen. Direkt daneben erschien ein Gedicht von Ben, der achte Teil seines Alaska-Zyklus, der schon im Titel klarmachen will, dass es hier um erste Verhaltenslehren der Kälte geht. Und der Einfachheit halber heißt sein erstes Liebesgedicht auf die vergötterte Dichterin Lasker Schüler Drohungen. Ich treibe Tierliebe. In der ersten Nacht ist alles entschieden. Man fasst mit den Zähnen, wonach man sich sehnt. Hyänen, Tiger, Geier sind mein Wappen. Die Antwort von Else Lasker Schüler erscheint in der nächsten Ausgabe des Sturms unter dem Titel Giselher, der Tiger. Ich trag dich immer herum, zwischen meinen Zähnen. Und die ganze Berliner Kunstszene schaut dieser Tierliebe zu. Ben bricht mit Lasker Schüler aus der ungeliebten Welt des Militärs aus, zieht mit ihr durch die Nacht, steigt in Dachkammern und in die Keller, lernt zu lieben, lernt zu leben. Als die Winternächte in den Cafés und den Mansarden und Hauseingängen vorbei sind und der Frühling ausbricht in Berlin wie ein Fiebervirus, da kann man sich die beiden vorstellen, wie sie am Ufer der Havel sitzen, im Schilf unter dem Mond. Sie spielt mit seinen Händen, er spielt mit ihren Haarsträhnen. Und dann dichten sie, oh, ich lernte an deinem süßen Munde zu viel der Seligkeiten kennen. Am Ende dann aber, als die Schlacht geschlagen ist, da dichtet sie, ich bin ein Krieger mit dem Herzen, er mit dem Kopf. Das große protestantisch-jüdische Versöhnungsprojekt, zu dem sie ihre Liebe stilisierten, hier Yusuf oder Prinz von Theben, wie sie sich nannte, dort die Nibelungen, ist gescheitert. Ausgerechnet auf Hiddensee, auf dieser kleinen Insel in der Ostsee, da trennten sich wohl ihre Wege. Man kann genau sagen, in welcher Pension sie gewesen sind im Jahre 1913. Aber wir können nicht sagen, warum sich ihre Liebe verlor wie ein Herz im Sand, das am Ufer von den Wellen weggespült wird. Und auch Bens Ruhm wird sehr bald weggespült. In den 20er Jahren waren seine Gedichte aus der Zeit vor dem Krieg so vergessen wie der ganze Expressionismus. Ja, Ben war mit 8 Gedichten in der legendären Anthologie Menschheitsdämmerung von 1919 vertreten. Aber dann wurde es Nacht in Berlin und es spielte der Swing, es herrschte die neue Sachlichkeit und es waren die schnelleren, leichteren Verse eines Erich Kästners und einer Mascha Kaleko, die gefragt waren, nicht die des in die Jahre gekommenen Arztes für Haut- und Geschlechtskrankheiten, der frembelte mit dem Tempo und dem Lebensgefühl der neuen Gegenwart. Gottfried Benn ist plötzlich nur noch ein Mann mit Vergangenheit, für die nächste Generation ein Vorgänger, für ihn selbst ein Horror. Er wurstelt sich so durch, eine Geliebte bringt sich um, weil sie ihm, das klassische Problem, nicht nahe genug kommen konnte, und auf ihrer Beerdigung wechselt Benn dann über zur besten Freundin der Verstorbenen. Und dann kommt das Jahr 1933. Es ist der Tiefpunkt des intellektuellen Gottfried Benn, weil er allen Ernstes glaubt, die Nationalsozialisten kämpften für das Gleiche wie er. Er agiert verblendet und wahnhaft in der Akademie der Dichtung in Berlin und in seinen Texten. Doch schon bald kriecht in ihm die Erkenntnis hoch und die Scham, als auch er erkennt, was das Dritte Reich wirklich bedeutet. Danach versteckt sich Benn in den Tiefen der Militärverwaltung 2 seltsame Jahre in Hannover, voll innerer und äußerer Trostlosigkeit, Dienst nach Vorschrift, abends Ödnis in einem möblierten Zimmer. Und dann soll Benn zu seinem 50. Geburtstag ein Gedichtband zusammenstellen, er sichtet das Material der letzten 15 Jahre und erschrickt über das Nachlassen seiner Qualität. Der neben Trakl und Heim größte deutsche Dichter des Expressionismus meint zu erkennen, schmerzhaft und jäh, dass er in den ganzen goldenen 20ern kein einziges Gedicht von Gehalt geschaffen hat. Er schreibt in sein Notizbuch, schreibe wenig und weine im Traum und unendliche Scham über meinen Abstieg. So also sitzt er da in der Stadthalle in Hannover, einem großen Biergarten, in dem er verloren sein abendliches Pilz trinkt. Doch dann endet der Abstieg urplötzlich und der neue Aufstieg beginnt. Er dichtet Tag, der den Sommer endet. Einsamer nie als im August. An nur 5 Tagen entströmen Benn 5 Gedichte voll bestechender Melodik und Schönheit. Und er schreibt dort in Hannover sein Glaubensbekenntnis der Liebe. Es heißt 3. Seine Bewältigung seines aktuellen Doppelverhältnisses mit Elinor Büller und Tilly Wedekind, seinen 2 Geliebten in Berlin, die er seine himmlische und seine irdische Liebe nennt. Er schreibt, auf deine Lider senk ich Schlummer, auf deine Lippen send ich Kuss, indessen ich die Nacht, den Kummer, den Traum alleine tragen muss. Der zärtliche Eremit Gottfried Benn hat gesprochen. 2 Frauen lässt er traurig zurück, aber er trägt diese 4 Zeilen wie ein Skalp davon, vom Schlachtfeld der Liebe und dem der 30er Jahre. Was für ein Zyniker, was für ein kaltes Herz, was für ein Poet. Gottfried Benn irrt sich. Wenn man sich Benn nähern will, dann muss man sich auch dem Benn des Jahres 1933 nähern, es hilft nicht. Ben war voll glühender Erregung, als er nach der Machtergreifung am 30. Januar 1933 auf die Fackelzüge der Nationalsozialisten blickte und voll kalter Arroganz, als er auf die Emigranten hinuntersah, die das dunkle Deutschland fluchtartig verließen, während er sich, geblendet von den Fackeln der Braunhemden, als Profi der geschichtlichen Prozesse begriff. Er nannte die Emigranten Amateure der Zivilisation und er rief ihnen verächtlich zu: Leben Sie wohl! Ben sah in der Machtergreifung der Nationalsozialisten eine neue, reine Jugend am Werk gegen eine Schicht, wie er sagte, die sich im Augenblick des Angriffs nach unbemerkten Grenzübergängen üben sieht und nach Grundstücken in Ascona. Feige also sind Sie, die Emigranten, heldenhaft nur die, die bleiben, also vor allem er. Die Revolution ist da und die Geschichte spricht. So schreibt er einem Freund am Tag des Reichstagsbrandes im Februar 1933. Dies ist die neue Epoche geschichtlichen Seins. Sie ist da. Auch über diese Sätze muss man nun also sagen, sie sind da. Aber was macht man damit, wenn man das, was ihr Schöpfer davor und danach dichtete, so bewundert? Als ihn Klaus Mann in einem berührenden, entgeisterten, drängenden Brief im Mai 1933 bittet, sich nicht den Nationalsozialisten an die Brust zu werfen, weil er damit sich selbst verrate und die Nazis ihn schon bald fallen lassen würden, da fertigt Ben ihn öffentlich in seinem Brief an die literarischen Emigranten ab. Das sind die härtesten Proben für jeden, der Bens Lyrik liebt, diese Verblendung auszuhalten, diese Prosa von 1933-34 zu ertragen, in der er das neue Zeitalter feiert und Beklemmendes über die Züchtung eines neuen Menschen verkündet. Und in der er diejenigen verächtlich macht, die aus Angst um Leib und Leben das Land verlassen. Liest man heute, was Ben denkt und schreibt in jenen Monaten des Beginns des Dritten Reiches, dann schaut man tief hinein in einen Abgrund. Es gibt für anderthalb Jahre einen fatalen Schulterschluss mit der völkischen Ideologie. Ich erkläre mich für den neuen Staat, weil es mein Volk ist, das sich hier seinen Weg bahnt. So schreibt er. Klaus Mann kommentiert das in der Sammlung so: Halb pathologisch, halb nur gemein entwürdigt sich hier ein großes Talent vor unseren Augen. Es ruiniert sich auch, während es sich prostituiert. In seiner Autobiografie Doppelleben von 1950, 17 Jahre später, blickt Ben noch einmal zurück auf den Appell von Klaus Mann im Mai 1933 und er schreibt: Dieser 27-Jährige hatte die Situation richtiger beurteilt, die Entwicklung der Dinge genauer vorausgesehen, er war klarer denkend als ich. Ben hält Klaus Mann also immerhin zugute, im Jahre 33 besser in die Zukunft geblickt zu haben als er. Aber störrisch bleibt Ben dabei, dass man es dennoch 1933 noch nicht so genau habe wissen können. Er musste sich das, was kommt, so schreibt er, erst als Erlebnis einverleiben, für das ich zahlen musste. Er behauptet also, dass seine Aussagen im Jahr 33 auf Erfahrungsmangel beruhten. Mann habe 1933 einfach noch nicht wissen können, wohin sich das Ganze entwickeln werde, denn Europa ausrotten, die Geschichte blockieren, den Kulturkreis destruieren, das traute man 1933 keiner Macht der Erde zu. Da fragt man sich dann doch, wer dieses Mann ist, dass ich das nicht vorstellen konnte, denn Kurt Tucholsky, Klaus Mann, Theodor Adorno, Hannah Arendt, Walter Benjamin und unzählig andere, die wussten auch im Jahr 1933 schon sehr genau, dass die Katastrophe begonnen hatte und keine neue Zeit. Bens Beharren auf seiner Dummheit als einen Mangel an Erfahrung und seine Selbstdiagnose einer kurzzeitigen Bewusstseinsstörung ist ein verstörendes, geistiges Armutszeugnis. Genau diese schwammige Uneindeutigkeit wurde Ben schon in den 50er Jahren zum Vorwurf gemacht. Paul Celan wünschte sich, Ben hätte im Doppelleben wenigstens einen klaren Satz geschrieben, dass er sich 1933 geirrt habe und dass es ihm leid tut. Doch eine solche komplette Distanzierung von sich selbst war nie Bens Sache. Das widersprach seinem Konzept von der Persönlichkeit, und er verachtete all diejenigen, die im Nachkriegsdeutschland um ihn herum plötzlich so taten, als wären sie schon immer verhinderte Widerstandskämpfer gewesen. Im Sommer 1934, nach den brutalen Exekutionen des Röhmputsches, war Ben aufgewacht, und plötzlich musste auch er beweisen, dass er nicht jüdisch war, und die Anfeindungen gegen ihn begannen gleichzeitig mit seiner Desillusionierung. So hatte er ab 1934 dann alle gegen sich, die Emigranten, die er verhöhnt hatte, ebenso wie die neuen Herren der Macht, die ihn wegen seiner früheren expressionistischen Lyrik zum entarteten Künstler machten. In diesen dunklen Jahren der Einsamkeit verkroch er sich in die Tiefen des Militärs, gestützt von ein paar alten Kameraden aus dem Ersten Weltkrieg. In dieser Zeit ersann er einen seiner bittersten Aphorismen. Sich irren und dennoch seinem Inneren weiter Glauben schenken müssen, das ist der Mensch. Auch für seinen Rückzug in den Militärapparat als Stabsarzt oder in die Verwaltung, erst in Hannover, dann in Berlin, schließlich in Landsberg im Wartegau, hat Ben einen Satz gefunden, auf den er leider stolz war. Die Armee ist die aristokratische Form der Emigration. Sehr genau erzählte er im Doppelleben, dass sich die Offiziere in den 30er Jahren noch unabhängig von der nationalsozialistischen Rassenideologie bewegten und ihn wiederholt gegen Angriffe schützten. Aber das Zynische und Schreckliche an diesem Satz und an dem Trotz, mit dem er ihn 1950 veröffentlichte, zeigt, dass er im Grunde weiterhin auf die Emigranten, die das Land ab 1933 verließen, herabblickte, weil er für sich selbst eine höhere, aristokratische Form des Ausweichens und Emigrierens gefunden zu haben glaubte. So sehr verdrängte Ben seine Verblendung, dass er Oelze in der Nachkriegszeit einmal zu einem Zitat, das ihm geschickt worden war, irritiert fragte: Ist das wirklich von mir? Antwort: Ja. Es war ein Zitat aus dem beschämenden Züchtungsaufsatz von 1933. Scham ist ja längst eine anerkannte Ursache für partielle Amnesie. Der Mann ohne Gedächtnis nennt Holger Hof übrigens seine Gottfried-Benn-Biografie. Oelze, der ihn darauf hinwies, sehr diskret in einem lapidaren PS, war im verworrenen Frühjahr 1933 den gehetzten Weg dieser Verirrung mitgegangen und auch den sehr langen der Entwirrung danach. Auch das hat diese beiden Freunde sehr verbunden. Den Schock also, sich zu irren und danach zu ertragen, dass man dennoch weiter seinem Innern Glauben schenken muss. Als ihn im Jahre 1949 der Philosoph Ludwig Marcuse besuchte, bedrängte er Ben mit der Frage, die uns bis heute beschäftigt: Können Sie mir erklären, wie Sie mit lauter Eifer Ja sagen konnten zu dem grausigsten Ereignis des Jahrhunderts? Ludwig Marcuse hat uns Bens Reaktion auf diese direkte Frage überliefert. Er war überrumpelt. Er wurde rot. Er stotterte. So immerhin haben wir einen Beweis für Bens Schamesröte, die dann im Doppellebenbuch schon fast wieder verflogen ist. Aus der Sünde ist ein Irrtum geworden. Aber darf man als Irrtum verharmlosen, was Ben da 1933 getan hat? Damit macht man es sich zu leicht. Er ist ja nicht aus Angst oder aus Opportunismus der NSDAP beigetreten, wie Millionen andere, über deren Motive wir Nachgeborene nicht leichtfertig urteilen sollten. Nein, Ben hat lautstark den nationalsozialistischen Zivilisationsbruch gefeiert und dessen Totalitätsversprechen. Zitat: Immer hieß es, die Kultur ist bedroht, die Freiheit ist bedroht, lächerlich. Alle neuen geschichtlichen Epochen beginnen barbarisch, alle enden in kulturellen Leistungen. Zitat Ende. Ich habe mich oft gefragt, wie ich die Verse eines Mannes, der so etwas gedacht und geschrieben hat, dennoch so bewundern kann. Und natürlich habe ich mich das beim Schreiben dieses Buches noch einmal ganz besonders gefragt. Hier klafft ein großes, schwarzes Loch. Ich fürchte, es liegt daran, dass ich unbewusst immer schon das höchste Gebot der Benschen Kunstauffassung befolgt habe, also die strenge Trennung des Werkes vom Autor, die Lehre vom reinen Kunstwerk, wie sie bereits zu den Zeiten von Bens Geburt in Frankreich von Mallarmé auf den Begriff gebracht worden ist. Genau diese Trennung habe ich bei meinem Blick auf Ben sehr früh vollzogen, denn als Mensch war er mir oft zuwider, schon lange vor 1933. Seine Brutalität gegenüber seiner Tochter, die er von sich stieß, sein permanenter, institutionalisierter Betrug, seine Eiseskälte gegenüber dem Schmerz anderer, seine Angebereien in Briefen und in Versen. Was Ben 33 und 34 veröffentlicht hat, sind ja keine Gedichte, die den Anbruch der neuen Zeit preisen, sondern verquere Essays und Briefe. Deshalb versuche ich immer, die Genres und damit auch die Sphären zu trennen, denn seine Lyrik, die hat Ben reingehalten von seinen gewissenlosen Gedanken und seinen Züchtungsfantasien und sie immer als Schutzraum verteidigt, der von keiner Wirklichkeit je erreicht werden kann. Ich habe oft das Gefühl, dass wir, also seine Leserinnen und Leser, Bens Verse auch vor ihrem Schöpfer in Sicherheit bringen müssen. Sie sind viel größer als er selbst. Gottfried Benn zählt. Benn ringt ein Leben lang um das passende Wort und den stimmigen Vers. Diesem Ringen ordnet er alles unter, die Liebe, die Vernunft, die Mitmenschen, letztlich also das Leben. Denn, wie er schrieb, eine Wirklichkeit ist nicht vonnöten. Ja, es gibt sie gar nicht. Wenn ein Mann aus dem Urmotiv der Flairs und Flöten seine Existenz beweisen kann. Ben schreibt Gedichte voll Formbewusstsein, er kennt all die Versmaße, die Jamben, die Daktylen und er nutzt sie, um dem unerschöpflichen Quell seiner inneren Bilder ein Flussbett zu bauen. Die Frage, was ein gutes Gedicht sei, die treibt ihn um, vor allem nach 1945. Probleme der Lyrik heißt einer seiner berühmtesten Vorträge. Sein Problembewusstsein ist lebenslang nie so aktiviert wie in der Poesie. Auch das ist eine Form von Doppelleben, der Praktiker, dessen Gedanken fortwährend um die theoretischen Grundlagen seines Tuns kreisen. Seine Vorträge aus der Nachkriegszeit haben sehr schöne Titel und man kann sie auch heute noch sehr gut lesen. Neben Probleme der Lyrik, das melancholische Altern als Problem für Künstler und schließlich das pathetische Soll die Dichtung das Leben bessern? Während er sich tagsüber solche grundsätzlichen Gedanken macht, schreibt er parallel abends seine reifsten und kühnsten Gedichte, die in den schmalen Nachkriegsbänden statische Gedichte, trunkene Flut, Destillation und Aprelüt versammelt sind. Der Theoretiker als Praktiker. Wenn Ben in den Nachkriegsjahren in der Kneipe sitzt oder amerikanische Schlager durchs Radio dudeln hört, dann verfängt sich manchmal plötzlich eines dieser Worte vom Nebentisch oder eine dieser Melodien in seinen Gehirnwindungen. Und er kritzelt nachts auf die Rezeptblöcke zwischen drei überlaufenden Aschenbechern zwei, drei Verse von zeitloser Schönheit und Aussichtslosigkeit, wie sie präziser selten geschrieben wurden. Aus seiner Lust am Untergang schuf Gottfried Benn Gedichte, die unsinkbar sind. Und dann, am nächsten Morgen wieder, sobald es die schlecht gehende Arztpraxis zulässt, Theorie. Wenn man Bens Vorträge liest, die schier endlosen Lektürenotizen dazu, dann mag man kaum glauben, wie es ihm gelingt, trotz langer Erörterungen über die Lage des lyrischen Ichs andern Tags wieder ganz frei mit dem Dichten zu beginnen. Trotz langer Erörterung? Vielleicht muss man eher sagen wegen. denn die Kritik, die er übt, wenn er zeitgenössische Poesie rügt oder Hölderlins Hälfte des Lebens korrigiert, ist nie abstrakt, nie verworren, sondern immer sehr konkret am einzelnen Wort. Bei Hölderlin etwa stört ihn das Und in der fünften Zeile der ersten Strophe. Und wenn er davor warnt, Lyrik zu übersetzen, dann braucht er nur ein Beispiel, um ganze Oberseminare in Komparatistik überflüssig zu machen. Er sagt, Nevermore mit seinen zwei kurzen, verschlossenen Anfangssilben und dann dem dunklen, strömenden More, in dem für uns das Moor aufklingt und La Mort, ist nicht nimmermehr. Gerade weil er selbst diesen Klang der fremden Sprachen so liebt, ohne sie sprechen zu können, das Griechische, das Französische, das Englische, rührt er immer wieder Worte davon unübersetzt in seine Gedichte ein wie Rosinen. Dass oft weder er noch die Leser die genaue Bedeutung wissen, egal. Man soll diese Fremdworte schmecken, sie wollen vom Süden erzählen und von der Sonne. In der Lyrik, so doziert Dr. Benn immer wieder, geht es vor allem auch um die Stimmung, die ein bestimmter Wohlklang auslöst, um den Sound, jenseits jeden Sinns. Und doch, viele dieser Rosinen schauen nach 60, 70 Jahren etwas verloren und vertrocknet aus den Benschen Versen. Sie waren mit dem Teig offenbar doch nicht gut genug verbunden. Sie wirken nimmermehr und nevermore. Wenn ich solche Gedichte von ihm lese, die nicht so gut gealtert sind, dann habe ich immer kurz Hoffnung, ob es mir vielleicht jetzt doch noch gelingt, von Ben loszukommen, weil er vielleicht doch einfach ein Angeber in seinen Gedichten, in seinem Bemühen, weltmännisch Bruchstücke von Sprachen einzubauen, die er gar nicht sprach. Es herrscht, wie Helmut Lehten es einmal so wunderbar gesagt hat, in Bens Nachkriegslyrik ein steter Machtkampf zwischen Phonetik und Semantik, also zwischen dem Wohlklang und dem Sinn, mit oft ungutem Ausgang. Doch dann stehe ich ein paar Tage oder Wochen später vor Büchern von und über Ben, die sich bei mir angesammelt haben im Lauf der letzten zwei Jahrzehnte, ein wenig ratlos, und dann greife ich zum Beispiel nach dem Band mit dem Briefwechsel Ben Oelze und lese darin, wie der Bremer Kaufmann Oelze seinem fernen Briefpartner vorschwärmt, wie genau Rainer Maria Rilke doch eine bestimmte Stimmung in Venedig erfasst habe. Er schrieb, wir waren einmal in guten Zeiten 4 Wochen im Oktober da und fanden beides, die braune Nacht, Musik und die goldenen Tropfen über die zitternde Fläche weg. Bens ungerührte Antwort? Gedichte, für die man zu einer bestimmten Jahreszeit an einem bestimmten Ort gewesen sein muss, um sie ganz empfinden zu können, pflegen Schattenseiten zu haben. Besser kann man es nicht sagen. Besser kann man den ganzen Rilke-Kult der Nachkriegszeit, das Gewese um das Ungesagte darin, nicht auf den Punkt bringen. Und fürchterlicher kann man natürlich auch seinen Brieffreund nicht auflaufen lassen. Es gibt, das als kurzes Bekenntnis am Rande, Verse von Rilke, die vergesse ich nie. Etwa, die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Überirdischer kann man den Herbst nicht feiern. Es gibt auch Zeilen von Brecht, für die gilt das Gleiche, allen voran seine Erinnerung an die Marie A., dieses ungeheure Gedicht über die Vergänglichkeit der Liebe und die Ewigkeit der Wolken. Aber es zieht mich dann doch immer und immer wieder weg von Rilke und Brecht hin zu diesem seltsamen, verstörenden Dr. Ben. Zu den Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bitte dieses Buch hier. Wenn ich begründen müsste, worin die wirkliche Zauberkraft der Benschen Verse für mich liegt, dann hat das Ben in seinem Spott über Oelzes Einfühlung in die Rilke-Verse eigentlich auf den Punkt gebracht. Sie wirken völlig unabhängig von Zeit und Ort. Sie brauchen nichts, keine geteilte Erfahrung, keine geteilte Stimmung. Sie stehen für sich, pur im Wind, wie antike Ruinen, die jeder Generation aufs Neue etwas erzählen können, von Schönheit und Verfall, vom Leben als Brücken schlagen über Ströme, die vergehen, wie Bens vielleicht größte Zeile heißt. Als ihm Richard Allewin in den 50er Jahren den akademischen Ritterschlag erteilen will und Ben an die Universität Bonn zu einem Creative Writing Seminar zum Thema »Wie entsteht ein Gedicht?« einladen will, da lehnt Ben ab, höflich, aber bestimmt. Das Gedicht ist schon fertig, ehe es begonnen hat. Der Dichter weiß nur seinen Text noch nicht, so schreibt er ihn. Das meinte ich mit meiner Aussage, dass wir Bens Verse vor ihrem Dichter schützen müssen. Auch in Bens Innerem stehen die Verse wie antike Ruinen und warten, bis er sie sieht. Und im Spätwerk erzählt er vielleicht auch deshalb zu viel von der griechischen Mythologie, ruft Götter an und Sirenen ein Wortgeklingel, das man manchmal kaum verstehen kann. Das einen frustriert, weil es keinen Zugang mehr eröffnet, weil man das Gefühl hat, manche Gedichte verschließen sich vor ihren Lesern, so wie ihr Schöpfer vor seinen Mitmenschen. Genauso oft wird ihr im Spätwerk eine Spur zu süßlich, eine Spur zu melodiös. Die schönsten Verse der Menschen sind die Gottfried Benschen, so spottet dann auch Peter Rühmkorff und nennt die Palando-Gedichte der 50er Jahre kandierte Romantik. Aber auch er kann sich ihrer Süße nicht entziehen. Ja, es gibt in den 60er und 70er Jahren keinen klügeren Ben-Interpreten als Rühmkorff, der mit seinem Idol ringt, dessen Lächerlichkeit und Abgründe erkennt und doch sieht, dass sich Bens Nachkriegslyrik in ihren besten Momenten kilometerweit über die seiner Zeitgenossen erhebt. Und nur darum geht es. Ben selbst hat alle Poeten und allen von der Poesie Besessenen eine sehr einfache Rechnung hinterlassen, beziehungsweise drei. Die erste ist etwas vage, sie betrifft die Poesieproduktion als dauernden Wurf auf den Basketballkorb. Er schrieb, man muss werfen, einmal trifft man. Die zweite ist eine reine Substraktion. Wenn sie vom Gereimten das Stimmungsmäßige abziehen, was dann übrig bleibt, wenn dann noch etwas übrig bleibt, das ist dann vielleicht ein Gedicht. Herrlich, vor allem dieses vielleicht. Die dritte poetische Rechnung ist Bens berühmteste. Sie stammt aus seinem Vortrag über Probleme der Lyrik und sie besagt, dass, Zitat, keiner, auch der großen Lyriker unserer Zeit, hat mehr als 6 bis 8 vollendete Gedichte hinterlassen. Dieses Mantra der 6 bis 8 ist in seiner ungefähren Präzision ein typischer Ben-Satz. Und er regt jeden, der Bens Gedichte liebt, unweigerlich an, seine Favoriten zu suchen. Denn natürlich hat sich Ben mit diesem Satz ganz selbstverständlich auch selbst zum großen Lyriker unserer Zeit gemacht. Ich frage mich seit vielen Jahren immer wieder, welche 6 bis 8 Gedichte es bei mir sind. Einfacher ist es immer mit den 6 bis 8, die ausscheiden, die einem zu viel sind, zu viel Wortgeklingel, zu viel Griechentum, zu viel Isolationskult, zu viel Unverständlichkeit, zu viel Süßholzraspeln. Bei den Favoriten wird es kniffliger. Wenn ich mit Freunden spreche, die den Benschen Versen ähnlich verfallen sind wie ich, dann frage ich sie auch danach, und zwar jedes Mal, und jeder antwortet immer wieder mit 6 bis 8 anderen Gedichten. Man lernt dazu, man liebt dazu, man entliebt sich, man versteht mehr, man überlebt manches. Es ist also im Leben wie in der Liebe zur Poesie. Der eigene Ben-Kanon ist immer im Fluss. Ich glaube, das wäre ganz in seinem Sinne. Stand heute würde ich folgende Auswahl treffen. Die 6 bis 8 Gedichte von Gottfried Benn, die für mich bleiben. Teils, Einsamer nie, Epilog 4, Jena, Chopin, Aprelüt, D-Zug, Spät im Jahre. Und nur noch als Zugabe, weil der Dichter Ben eben auch so ein böser und genauer Aphoristiker des Nihilismus ist, und er seine melancholische Weltanschauung immer wieder in Briefen, Essays und Gedichten auf möglichst verdichtete Weise auszudrücken versuchte, folgen hier noch kurze Sätze von ihm, an denen ich am längsten herumknabbere. Die 6 bis 8 Zeilen von Gottfried Benn die für mich bleiben. Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehen. Sich irren und dennoch seinem Innern weiter Glauben schenken müssen, das ist der Mensch. Hoffen heißt, vom Leben falsche Vorstellungen zu haben. Organismen, die Perlen hervorbringen, sind verschlossen. Wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch. Es gibt nur zwei Dinge, die Lehre und das gezeichnete Ich. Eigentlich, so merke ich es, sind es 6 bis 8 Selbstporträts Gottfried Benns. Gottfried Benn lebt doppelt. Doppelt hält besser. Gilt das auch für den Lebensweg? Benn versuchte es. Er war zeitlebens sein eigener Doppelgänger. Er schrieb zweimal seine Autobiografie, erst 1934, den Lebensweg eines Intellektuellen, als er sich zu einem ersten Selbstbekenntnis veranlasst sah, und dann 1950 das Doppelleben. Es sind zwei ganz unterschiedliche Ichs, die wir hier kennenlernen. Aber das zweite Buch fand den perfekten Titel für Gottfried Benns janusköpfige Existenz. Er war immer sowohl als auch. Zwischen den Kriegen Arzt und Poet, in den Kriegen Arzt und Soldat. Immer Untergangsprophet und Tröster, immer Benn und immer auch Rönne, wie er sein zweites Ich in seiner Prosa nannte. Immer Ehemann und Geliebter. Und auch als Fremdgeher fühlte er sich erst wohl, wenn mindestens 2 Frauen außerehelich um seine Gunst buhlten. Auch in einem übertragenen Sinne lebte Benn stets doppelt, teils, teils, wie er es nannte. Es gab neben der Realität immer eine Erzählung, die er von seinem Leben verbreitete, fast zwanghaft, als könnte er ohne diese Tarnung gar nicht existieren. Keine Wahrheit, nur Versionen. Ein Leben im Angesicht der Ambivalenz. Die Einheit der Persönlichkeit ist eine fragwürdige Sache, wie er selbst sagte. Fast panisch beharrte er in seinem Doppelleben auf der Trennung von Werk und Autor. Seine Gedichte sollten kalt genossen werden, pur, ohne Aromastoffe seines Lebens. Wenn ich realisiere, wie Benn die Lage selbst sah, dann verstehe ich auch, dass mein Kreisen um ein eindeutiges Verhältnis zu ihm nie zu einem klaren Ergebnis kommen wird, einfach weil es zu viele Benns gibt. Es gibt manche, die ich tief verehre, und manche, die ich nicht ertragen kann. Ich vermute inzwischen, dass es Benn sehr recht so wäre. Nur weil meine Verehrung mit bitterer Verachtung durchzogen ist, könnte er meine Bewunderung überhaupt ernst nehmen. Es wirkt für mich manchmal, als habe er mit seinem Leben und seinem Verhalten die Menschen ganz bewusst von sich abstoßen wollen, um sie zu prüfen, um zu sehen, ob sie Gedichte schätzen können, obwohl sie ihren Schöpfer verachten. Benns Doppelleben stand fast immer schief zum Lauf der Weltgeschichte. Als der Erste Weltkrieg gerade sein Ende gefunden hatte, da beschwor er trotzig die Menschheitsdämmerung. Als die 20er Jahre golden wurde, da verkroch er sich in seine Arztpraxis und in seine Melancholie. Und statt im Zweiten Weltkrieg kämpfen zu müssen, ordnete er in der Kaserne in Landsberg an der Warte Akten. Und am Tag des Kriegsendes, am 2. Mai 1945, da notierte er in sein Tagebuch: Ruhige Nacht, sehr down, tiefe Trübsal, bei Wündisch gegessen, trostloser Tag. Er ahnte da vielleicht bereits, was bald Gewissheit wurde. Seine zweite Frau, Hertha von Wedemeyer, hatte sich das Leben genommen, eingekeilt von russischen Soldaten, verzweifelt. Seine Briefe hatten sie nicht mehr erreicht. Sie hatten sich in Hannover kennengelernt, sie hatte mit ihm die letzten Kriegsjahre in Landsberg in der Kaserne ausgeharrt, sie war ihm in diesen Jahren der Isolation ans Herz gewachsen, wie vielleicht keine vor und keine nach ihr. So also beginnt die Nachkriegszeit für Benn, vergessen, verfemt, einsam, trauernd um seine früheren Ichs und seine früheren Gefährtinnen. Nach dem Tod seiner ersten beiden großen Lieben hat er jeweils schon auf der Beerdigung seine nächste Frau kennengelernt. Diesmal dauert es länger, über ein Jahr. Sie kam zur Typhusschutzimpfung zu mir in die Sprechstunde und so ergab es sich, schreibt er 1946 an seinen Freund Oelze. Bei diesem Poeten beginnen Ehen also meist prosaisch. Wenige Monate später heiraten die beiden. Ilse Kaul, die Zahnärztin, wird Bens dritte Ehefrau, eine ruhige, leise und in Bezug auf seine Amouren tapfere Gefährtin seines letzten Lebensjahrzehnts. Ja, Gottfried Benn, der große Prediger des Alleinseins, konnte das Leben immer nur ertragen, wenn er einen Trauschein in der Tasche hatte und eine Ehe, von der er sich isolieren konnte. Nur in seinen inneren Paradoxien blieb Benn sich lebenslang treu. Tagsüber arbeitete das Ehepaar Benn gemeinsam in der Wohnung in der Bozener Straße. Ilse bohrte vorne marode Zähne, Gottfried sorgte sich hinten um Haut- und Geschlechtskrankheiten, dann machten sie am Feierabend einen Gang rund um den Bayerischen Platz, bevor Benn in einer Kneipe einkehrte und noch ein Bier trank. Neben dem Bier gab es fast täglich dreierlei Medikamente für ihn. Morgens zum Wachwerden ein Aufputschmittel, tagsüber gegen die Migräne eine Schmerztablette, abends dann gegen die kreisenden Gedanken ein Schlafmittel. So lebte er dahin. Patienten kamen immer weniger, er saß an seinem Schreibtisch und wartete. Ganz manchmal kam ihm ein Vers in den Sinn. Um ihn herum beginnt langsam der Aufschwung, eine neue Zeit fängt an, Hoffnung keimt auf. Das Wirtschaftswunder wird zur neuen Heilserwartung. Da fährt Gottfried Benn jäh dazwischen und veröffentlicht seine Botschaft schon in der Titelformulierung. Statische Gedichte. Der Schweizer Arche Verlag durchbricht im Jahre 1948 das in den deutschen Besatzungszonen noch immer gültige Publikationsverbot für Benn. Statische Gedichte. Mit einer radikaleren These kann man sich in der literarischen Öffentlichkeit nicht zurückmelden, eine Feier der Statik zu einem Zeitpunkt des unbedingten Willens zur Dynamik. Plötzlich ist Benn auferstanden und er steht so statisch da, wie er immer gestanden hat, im Dreiteiler, etwas steif, etwas ungelenk, mit dünner Stimme und hoher Stirn. So hat er schon die Damen und Herren in Brüssel des Ersten Weltkriegs irritiert, Kneipenbesucher und seine Patienten in den 20er Jahren, die Offiziere und Rekruten in den Kasernen der 30er und 40er Jahre. Und nun die literarische Öffentlichkeit und die Spaziergänger, die ihn murmelnd seine Kreise ziehen sehen um den Bayerischen Platz in Berlin. Als alle auf den Aufbruch hoffen, da dichtet Benn bereits von dessen Vergeblichkeit. Für Benn, der Nietzsches Nihilismus für wichtiger hielt als die beiden Weltkriege, war Fortschritt nur eine Illusion. Hoffen heißt, vom Leben falsche Vorstellungen haben. Das schrieb er seinen Zeitgenossen ins Stammbuch und irritierenderweise tröstete sie genau das. Das Meer war für Benn die beste Metapher für dieses Weltbild, der Wellenschlag, das Kommen und Gehen. So fühlte sich Geschichte an für ihn. Der Gang der Jahrhunderte als ein ewiger Pendelschlag vor, zurück. Es gibt keine Entwicklung. Das Abendland geht immer unter und kommt immer wieder. Aber wir Menschen kommen nicht voran. Es ist nur ein ewiges Hin und Her. Was am Ufer liegt nach dem Sturm, das Strandgut also, das ist das Einzige, was bleibt. Bei Benn sind das seine Verse. Aber auch sie werden einmal fortgespült werden, wenn die Welle nur groß genug ist. Gottfried Benn wäre sehr gerne auch ein großer Denker gewesen. Er liebte es, sich in dieser Pose zu stilisieren. Er verehrte Nietzsche, Goethe, Ortega y Gasset. Er wollte Theorien entwickeln, die es mit denen seiner Helden aufnehmen konnten. Ich muss leider sagen, das tun sie nicht. Es spricht vieles dafür, dass sogar Benn selbst niemals ganz genau wusste, was er meinte. wenn er von Geist und Ursein und Geschichte raunte. Seine Logik war viel zu assoziativ, zu sprunghaft und seine Theoriegebäude immer windschief. Er dachte nicht wirklich in den großen Linien, von denen er träumte. Er kollagierte lieber aus den Werken seiner Helden. Er montierte sie zusammen, baute sich ein Weltbild aus der Bibliothek und in den Fugen verstrich er seine Prosa wie den Mörtel. Manchmal erschrak er sogar selbst über die Schlichtheit dessen, was er da errichtete. Seine eigenen Gedanken wurden ihm zu gewöhnlich, als er sah, dass sie nicht mehr waren als die Weltanschauung eines Bremer Kaufmanns, Oelzes natürlich. Er schrieb: »Ich wende mich fort von diesen Gedankengängen. Ich ertrage sie nicht mehr. Sie sind leer, sie sind dumm. Es sind Gedankengänge, die bereits Herr Oelze mit sich herumträgt, wenn er im Schlitten durch die verschneiten Harzwälder unter türkisblauem Himmel spazieren fährt.« Ben ahnte also durchaus, dass es nicht die Gänge seiner Gedanken waren, die ihn überleben würden, auch wenn er dafür mal wieder seinen treuen, einfältigen Brieffreund Oelze ans Messer lieferte. Doch dann kommt am 5. Oktober 1949 Post ins noch immer halb zerstörte Schöneberg, wo er sich jeden Tag durch Pfützen, Steinhaufen und Ratten den Weg zum Zigarettenverkäufer bahnt. Absender Max Niedermeier, sein junger, neuer Verleger aus Wiesbaden. Der spürt als erster genau, dass gerade Bens unselige Verstrickung in den Nationalsozialismus und sein späteres Hadern, seine ambivalente Rolle quer durch die Zeiten, ihn zu einer Symbolfigur machen könnten für eine Kulturnation, die ihren Fundamenten nicht mehr trauen kann. Er bittet Ben um eine neue Autobiografie. Erst ziert sich Ben noch ein wenig, doch dann willigt er ein und in einem Schaffensrausch tippt er Ende des Jahres 1949 hunderte von Seiten auf seiner alten Schreibmaschine. Abend für Abend, Nacht für Nacht korrigiert er, schneidet aus, tippt, überklebt und baut sich sein Leben neu zusammen. Das Doppelleben ist eigentlich kein Buch, es ist ein Zettelkasten, alte und neue Texte, der Lebensweg eines Intellektualisten von 1934, Block 1, Zimmer 66 aus der Kaserne von 1944, dazu ein Bericht über seine aktuellen Berliner Bekanntschaften anno 1949 und ein Rückblick auf sich selbst und Klaus Mann im Jahre 1933. Irgendwie wird das alles in einen Bucheinband gepresst. Ein Buch ohne Struktur, mit 100 verschiedenen Tonlagen und aus 20 verschiedenen Jahren. Ein Mann versucht, sich zu rechtfertigen und verliert sich in sich selbst. Und doch, es ist wohl eines der wichtigsten autobiografischen Bücher aus Deutschland im 20. Jahrhundert, gerade weil es in seiner Fragmentierung, seinem Schillern und seiner Collagetechnik diesem zersplitterten Jahrhundert so entspricht. Gottfried Benn erinnert sich. Es gibt ein besonders disparates Collagenteil in Benns Doppelleben, und zwar das Langgedicht 1886. Das ist eine pointenlose Aufzählung von Ereignissen aus Benns Geburtsjahr, aber in Versform. Es ist sein erstes bewusstes Erinnerungswerk, und doch erzählt es bereits sehr genau von den Tücken und Fallstricken der Rückschau, also davon, dass das vermeintlich Objektive immer eine subjektive Montage ist. Die Nachkriegszeit, die Dankbarkeit, davongekommen zu sein und das Bewusstsein um das Verlorene, all das verstärkt in Ben auf massive Weise die Zeitreisen in die eigene Vergangenheit. Und zwar weder in die Jahre um 1913, 14, noch in die 20er Jahre, noch in die Kasernenjahre des Dritten Reiches. Nein. Er reist in die ferne Zeit seiner Kindheit am Ende des 19. Jahrhunderts in Selin, im Pfarrhaus, am Dorfweiher, unter hohem Himmel, östlich der Oder, wo die Ebene weiht. Und genau dorthin führt er uns in zweien seiner schönsten Gedichte, Teils, Teils und dem Epilog Nummer 4. Wenn Ben sich im Gedicht erinnert, dann fehlt plötzlich jede Ruppigkeit, mit der er sonst das Pathos seiner Poesie zu unterlaufen versucht. Dann muss er auch keine griechischen Gestade und Helden aus der Odyssee herbeirufen. Dann reicht ihm der Schilfgürtel rund um den Brandenburgischen See. dann wird der alte Knurrhahn und Misanthrop ganz weich und er verzichtet auf die Ironie und alle anderen Formen der Selbstdistanzierung. Ben schreibt in diesen Zeitreisen zum einen große Trauergesänge. So hat er aus der Erinnerung an seine Mutter Gedichte von zeitloser Poesie gemacht, hat in Jena und Mutter eine Sprache gefunden für den Schmerz und die innere Wunde des Verlusts, die sich nicht schließt. Und den Freitod seiner Frau Hertha hat er mit Orpheus Tod in einem finalen und herzzerreißenden Klagegesang beschworen. Wie du mich zurücklässt, Liebste. Ähnlich zart wird er, wenn es das Vergehen der Zeit selbst ist, das er betrauert. Epilog 4 aus dem Jahre 1949 ist eines der Gedichte Bens, die mich am meisten berühren, und nicht nur, weil er hier für den Flieder das Adjektiv rauschbereit erfindet, sondern auch, weil es das einzige Gedicht ist, in dem sich der alte Mann selbst als Kind begegnet. Es geht so. Es ist ein Garten, den ich manchmal sehe, östlich der Oder, wo die Ebenen weit, ein Graben, eine Brücke, und ich stehe an Fliederbüschen blau und rauschbereit. Es ist ein Knabe, dem ich manchmal trauere, der sich am See in Schilf und Wogen ließ, noch strömte nicht der Fluss, von dem ich schauere, der erst wie Glück und dann Vergessen hieß. Es ist ein Spruch, dem oftmals ich gesonnen, der alles sagt, da er dir nichts verheißt. Ich hab ihn auch in dieses Buch versponnen, er stand auf einem Grab. Tu sais, du weißt. Es ist ein sehr langes Gedicht, das ist nur der vierte Teil. Es ist ein großes, pathetisches Gedicht über 3, 4 gedruckte Seiten. Alle großen Lebensthemen Bens werden aufgerufen, Leben, Leid, Vergänglichkeit, in seinem unnachahmlichen Singsang. Aber er hat in diesem monumentalen Abendgesang auch seine schönste Weisheit versteckt, in Anführungszeichen, als stammen sie von jemand anderem, einem anderen Benschen Ich. Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehen. Der vierte Teil des Gedichts jedoch, der Epilog Nummer 4, wie er deshalb genannt wird, ist für mich eine echte Offenbarung. Der Fluss, über den hier Ben im hohen Alter die Brücke schlägt, ist nichts weniger als der Strom der Zeit an sich. Und es kommt ein neues Moment hinzu, das diese Zeilen so besonders macht. Ben erinnert sich an den Knaben, der er einst gewesen, und natürlich auch an das, was er bis heute von ihm in sich trägt, also das, was man heute das innere Kind nennen würde. Aber er kann es nicht mehr erreichen, er trauert, denn dieses frühe Glück ist unwiederbringlich verloren. Und doch, in seinem zarten Besingen der abendlichen Stimmung am preußischen See der jungen Jahre, in dem die Welt des einsamen Knaben nur bis zu Schilf und Dämmerung und Flieder reichte, holt er sie doch für einen Moment zurück in seine Gegenwart und in unsere. Ben weiß, wie eng der Raum um ihn war in jenen frühen Jahren, wie klein der Horizont. Und doch fragt er sich nun, alt, weise und kein bisschen klüger, ob es danach eigentlich je besser geworden ist. Worin also eigentlich der innere Gewinn liegt für Entwicklung und Weiterleben. Und dieses zarte Fragen ist von ungemeiner, verzehrender Traurigkeit, denn er findet darauf keine Antwort. Überblickt man die Jahre, wo lag denn nun das Wahre? Hier, so will ich ihm gerne antworten, liegt das Wahre in diesem einen Vers. Es ist ein Knabe, dem ich manchmal trauere. Das ist die Wahrheit über uns Menschen, geschrieben nicht von einem großen Denker, sondern von einem großen Dichter. Wir alle tragen in uns die Trauer über den Verlust unseres eigenen früheren Ichs. Und damit es nicht zu weh tut, erinnern wir uns daran lieber nur manchmal. Ben spricht von seinem jungen Ich übrigens als einem Es ist. Er sagt eben nicht Ich war. So sehr hat er sich schon unfreiwillig distanziert von seinem knabenhaften Fühlen und Sehen. Auf einmal ist ich ein anderer, hat Norbert Hummelt die tiefe, verstörende Erkenntnis dieses Verses genannt. Das Bewusstsein über das Leben als eine Abfolge von abgehackten Sprints, nicht als ein jahrzehntelanger, zusammenhängender Lebenslauf. Ich liebe neben dem Flieder blau und rauschbereit noch eine Zeile aus dem Gedicht ganz besonders, und zwar: der sich am See in Schilf und Wogen ließ. Das ist grammatikalischer Unsinn. Was ließ dieser Knabe genau mit sich geschehen? Ließ er sich wogen? Was soll das sein? Und von wem ließ er sich wogen? Vom Schilf? Wie soll das bitte gehen? Es geht natürlich nicht. Aber Ben erschuf gerade in dieser schiefen Syntax eine Sprachmelodie von betörendem Zauber, und er findet mit dem Wogen ein eigenes Wort für das Tagträumen eines jungen, einsamen Knaben, der die winzigen Wellen am Ufer des Sees um das Schilf spielen sieht und sich darin verliert. Es ist ein Knabe, dem ich manchmal trauere. Ich bin plötzlich wieder 10 Jahre alt, wenn ich das lese. Gottfried Benn glaubt. Irgendetwas in mir will Ben seinen Nihilismus nie so ganz abnehmen, seine Eiseskälte und sein Beharren auf der Sinnlosigkeit. Vielleicht, weil es mit solch penetranter Lust und abwehrender Geste vorgetragen wird, bin ich früh skeptisch geworden und habe immer wieder aufgemerkt, wenn ich in Bens Worten Anzeichen fand für seine eigenen Zweifel am Zweifeln. Wo der Pfarrerssohn, der im Sezierkeller Nietzsche und dessen radikalen Nihilismus zu seiner Religion erhob, kurzzeitig die Existenz eines höheren Wesens rechnerisch doch nicht ganz ausschließen kann. Ich glaube nicht, dass ich besonders naiv bin in diesen Dingen, nur neugierig. Und ich habe eine gute Kronzeugin. Else Lasker Schüler, seine Geliebte aus dem Jahre 1913, nannte ihn bereits damals fromm im Unglauben. Und auch Karl Schmidt, sein einziger Bundesgenosse im unseligen Feiern der Machtübernahme der Nazis, schmähte ihn nach der Lektüre des Doppellebens so: ein bis zur Unkenntlichkeit nihilistisch tätowierter Pietist. Es gab, so spürten alle, immer ein bisschen zu viel Inbrunst in seinem Atheismus. Aber im Grunde verbirgt sich bei diesem schillernden Denker in jeder seiner Positionen latent auch bereits dessen Gegenteil. Schmidts Argumentation ist interessant. Er findet, dass sich der angebliche Modernist Ben durch seine lächerliche Liebe zum Reimen verrät. Da komme, Zitat, Bens pietistischer Kern zum Vorschein oder, wie er es formuliert, und doch schimmert stets der Gottlieb durch. Wohlgemerkt, Gottlieb, nicht Gottfried. Tarnte der gottliebende Gottfried also die Glaubensreste aus der Kindheit bis zur Unkenntlichkeit durch seine Gedichte und seine Prosa und seine dauernde Beschwörung Nietzsches? Interessanterweise ahnte Ben das selbst. Er möge den Reim im Gedicht nicht mehr, so schrieb er, der jahrzehntelang so formbewusst dichtete, 1951 plötzlich. Er erscheint mir zu edel, zu gläubig, zu religiös. Er schließt Dinge ab, die nicht abschließbar sind. Zitat Ende. Aber ich weiß nicht so recht, geht denn jeder Liebhaber des Stabreims sonntags in die Kirche? Und hatte nicht auch Ben manchmal Zweifel, ob nicht doch eher Nietzsche tot ist als Gott? Im Doppelleben von 1950 zieht er sich noch etwas aus der Affäre. Das große Wesen, ein Thema für sich. Und dann, dies große Wesen, es hätte unbedingt seine Situation klarer herausarbeiten müssen, bevor es Forderungen präziser Art erhebt. Was auch immer das ist, Nihilismus ist das nicht mehr. Vielmehr patzige Gesprächsverweigerung und Maulerei, aber eben dadurch auch die Anerkennung der möglichen Existenz des Gesprächspartners auf höherer Ebene durch die Klage über seine undeutliche Argumentation. Der Pfarrerssohn aus dem Mansfelder Land, der seinem Vater nie verzieh, dass der seiner Frau, Bens geliebter Mutter, die Schmerzmittel in ihrem qualvollen Sterben vorenthielt, weil er Gottes Willen nicht beim Vollzug stören wollte, der hatte innerlich seit damals einen langen Weg zurückgelegt. In seinem Gedicht »Pastorensohn«, da machte er sich noch lustig über seinen Vater, der Kind um Kind zeugte, ohne Rücksicht auf Verluste, alles Geschehen auf Erden als Gottes Willen ansah und darüber das Seelenheil der anderen vergaß. Ben wollte dieser enge und stumpfen Gottergebenheit entkommen, die ganzen langen ersten 6 Jahrzehnte seines Lebens. Es gibt nur 2 Dinge, die Lehre und das gezeichnete Ich. Das war sein Glaubensbekenntnis und als Folge der Aufruf zur Selbstermannung. Du musst dir alles geben. Götter geben dir nichts. Doch irgendwann begann das Suchen. Auch in seine Lyrik der Nachkriegszeit zog der Sound des evangelischen Kirchengesangbuchs ein und er stellte in den letzten Jahren mehr oder weniger unverblümt die Frage nach dem Sinn des Ganzen, also die ewige Frage, wozu? Und im Gedicht »Trunkene Flut« taucht da in Strophe 4 ganz plötzlich eine Schöpfergestalt auf, Zitat, »die uns leben lässt, die viel gelitten, die vieles sah.« Wo kommt denn die nun wieder her, so fragt man sich und reibt sich verwundert die Augen. Natürlich war Ben neben allem anderen auch ein Romantiker, der immer weitermachte und weiter träumte, obwohl er gerade lyrisch bewiesen hatte, wie unnütz ein solches Unterfangen im Zeitalter der Naturwissenschaften war. Aber wenn er sich kurz vor seinem 70. Geburtstag und kurz vor seinem Tod in einem Brief als Heide bezeichnet, dann nicht mehr mit Stolz wie ehedem. Er stellt stattdessen die Frage, ist es gelenkt? Ist es geschenkt? Und schon das dürfte er als Nihilist eigentlich nicht. Denn wer lenkt und schenkt denn da bitte? Auf jeden Fall nicht Konrad Adenauer, der Kanzler Benz später Jahre. Im ersten Entwurf für Altern als Problem für Künstler findet sich noch Benz handschriftliche These: Ich habe nicht Gott gesagt, ich bin kein Erpresser. Was für ein lustiger Satz. Nie hat Ben so offen von seiner Scheu gesprochen, den Namen Gottes auszusprechen und neben all seinen alltäglichen Beziehungsproblemen auf Erden nicht auch noch in ein kompliziertes Beziehungsproblem mit oben zu geraten. Um also ja nicht zu dem Pfarrersohn zu werden, der er gewesen ist? Vielleicht. Fragen, Fragen. Erinnerungen in einer Sommernacht, hingeblinzelt, hingestrichen. Im Sommer 1956 beginnt Bens Sterben. Seine Mattheit und seine Schmerzen werden immer schlimmer. Er reist nach der Feier zu seinem 70. Geburtstag nach Schlangenbad. Von dort stammt die letzte Karte an Friedrich Wilhelm Oelze. Er schreibt: Jene Stunde wird keine Schrecken haben. Seien Sie beruhigt. Wir werden nicht fallen, wir werden steigen. War das die Richtung für seine letzte Lebensreise? Also nicht mehr das aussichtslose Diesseits aus seinen frühen Gedichten, wie Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke, geschrieben 44 Jahre zuvor, statt dem Hier schwillt der Acker schon um jedes Bett, nun also, wir werden steigen? Und statt, es gibt nur 2 Dinge, die Lehre und das gezeichnete Ich, am Ende das stille Nachdenken über den 3. Weg, den auszumalen, er nicht wagt. Am 7. Juli 1956 stirbt Gottfried Benn, kurz darauf wird bei strahlendem Sonnenschein sein Grab am Dahlemer Waldfriedhof ausgehoben. So ging er dann also von dieser Welt. Dieser große Welterfinder und Illusionszerstörer bewahrte Haltung gegenüber oben und hatte vielleicht doch nicht alle Hoffnung fahren lassen. Ich bin dieses Frühjahr noch einmal zu seinem Grab in Berlin gegangen. Es liegt so versteckt, wie er gelebt hat. Eine kalte Grabplatte, abweisend, nüchtern, preußisch, ganz nach seinem Geschmack. Am Ende von Epilog 4 beschwört er ja seinen liebsten letzten Satz. Er stand auf einem Grab. Tu sais, du weißt. Ich muss kurz lächeln, weil ich und wir nun wirklich etwas wissen aus dem Schriften seines Nachlasses. Wir wissen, dass er den letzten Gang gelassener angegangen ist, als er es die Leser seiner Gedichte glauben machte. Ob er das gemeint haben könnte? Wahrscheinlich, so denke ich, würde Ben maximal antworten, teils, teils. Natürlich ist die Frage, ob Ben nun am Ende müde und voller Angst ein bisschen gläubig wurde, so wie auch der große Spötter Caravaggio kurz vor Toresschluss. Ganz unerheblich für die Frage der Qualität seiner Dichtung. Aber ich fände es einen schönen Schlussakkord für einen Dichter, dessen größte Meisterschaft vielleicht in seinen überraschenden letzten Versen liegt, die immer ein Fazit ziehen und zugleich alles in Frage stellen und in sich zusammensacken lassen, so wie hier. Teils, teils das Ganze. Selah, Psalmenende. Was für ein rätselhafter und unangenehmer Mensch war dieser Gottfried Benn. Was für ein großer Dichter. Sie hörten in der Reihe Bücher meines Lebens Florian Illies über Gottfried Benn. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Volker Weidermann. Ein Hörbuch des Argon Verlags.